Du bist Nummer 3 und wenn du nur ein bisschen was erzählen würdest. Ich könnte etwas über meine Kindheit oder darüber, wie es in der Schule für mich war oder danach. Danach ist immer das Spannende. Ja, es kommt darauf an, welche Schule man war. Oder welcher Schulweg. Ich habe einmal eine Sendung gemacht über den Schulweg, war sehr interessant. Ja. Und da hat der Schweizer erzählt, wie er einen Frosch, der am Boden gelegen ist, wie er dem raufgestiegen ist, ganz langsam und wie es diesen Frosch die Gedärme aus dem Mund gedrückt hat. Und bei uns in der Schule haben sie mal eine Ente mit dem Stein erschlagen und da mussten wir eine Woche uns damit beschäftigen, wieso man das nicht tun darf. Eine Woche ist circa, ja. Zu viel, meinst du? Ein Leben, ein Entenleben eine Woche. Ah ja, ja, eine gute Frage. Ich habe im Sommer gesehen in Frankreich ein kleines Kind mit einem Stein, das auf eine Möwe gezielt hat, die Möwe getroffen hat, die ist umgefallen und war tot. Der Junge hat das nur aus Spaß gemacht, aber die Möwe starb im Ernst. Und ich habe zum Jungen gesagt, super. Was hat der Junge gesagt? Ganz irritiert geschaut. Der hat mit allem gerechnet, nur nicht, dass die Möwe umfällt und stirbt. Ja. Und es waren 20 Meter. Plötzlich war er so real. Ja, bin ich sehr real, ja? Die war einfach Mucke. Ja. Aus. Aus. Ich habe im Sportunterricht unserem Turnlehrer von der Mittellinie aus, der ist beim Korb gestanden, die Brille runtergeschossen. 7.000 €. Ich habe 7.000 Schilling. Ich habe nichts getroffen. Aber die Brille habe ich. Die Brille schon. Na gut, sehr fein. Lob und Tadel, Folge 5. Hallo. Hallo Asra. Hallo. Asra Beiritzer ist dein voller Name. Genau. Und hallo Alisina. Ja, das ist mein voller Name. Na, voll wird er erst mit dem Familiennamen Farmandnia. Ja. Okay. Und Sina? Sina sagen wir, wenn wir mit dir einfach reden. Sehr gerne. Nicht Alisina. Wer sagt Alisina zu dir? Ausschließlich meine Mutter. Aber wenn sie schimpft? Nein, wenn sie egal was sagt. Alisina, Alisina. Wirklich? Und ist das eine die volle Form von Sina? Nein, Sina ist schon die volle Form von Sina. Alisina ist die volle Form von Alisina. Okay. Also es ist ein Doppelname, so wie Marc Paul. Okay, oder verstehe. Oder Jean-Paul. Ja, ja, ja, ja. Wir hatten ja meinen Umweltminister, glaube ich, Niki Berlakovic, der ist zu spät umgestiegen auf Nikolaus Berlakovic. Man geht nicht als Minister, glaube ich, mit Niki rein in die Szene. Das war ein Fehler. Möglich, vielleicht nicht sein einziger. Ja, na gut. Also die Kiste rennt und Thema dieses Gesprächs ist ja eine Schule, die ihr beide gemacht habt, die ihr beide betreut, die ihr, wo ihr so viel drüber wisst, dass ihr etwas davon erzählen könnt. Und diese Schule ist keine Schule im herkömmlichen österreichischen Sinn, Volksschule, Hauptschule, Sonderschule, polytechnisches Schule, Gymnasium und was haben wir noch? Jetzt die neue Mittelschule. Sondern eine Schule, die man, ja. Ja, es heißt Projekt Schule für alle. Also da sind zwei Hinweise drin. Es ist zum einen ein Projekt, also keine Schule im herkömmlichen Sinn. Und für alle bedeutet, es ist ein Schulprojekt für Leute, die grundsätzlich ausgeschlossen werden aus dem öffentlichen Schulsystem in Österreich. Und diese Leute sind in unserem Fall junge Asylwerberinnen, Asylwerber, also junge Menschen einfach aus unterschiedlichen Ländern, vor allem Afghanistan, Syrien und so weiter, Tibet und so fort. Und das sind lauter Leute, die sind 15 Jahre bis 26 circa, wenn ich mich nicht täusche. Und die sind in Österreich und haben hier ihren Asylantrag gestellt und sind jung und möchten gerne sozusagen ein Leben aufbauen, so wie alle Menschen überall und dürfen das nicht, weil sie keinen Schulplatz bekommen. Beziehungsweise gibt es viel zu wenige Schulplätze, viel zu wenig angepasstes Bildungsangebot für deren Bedürfnisse. Und das war eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Also wir haben junge Leute kennengelernt, die für uns sehr schmerzhaft waren und auf der wir nicht quasi sitzen bleiben wollten. Ja. Was war da schmerzhaft? Schmerzhaft war vor allem, dass junge Menschen mit Hoffnung und Perspektive nach Österreich gekommen sind und davon ausgegangen sind, dass Menschenrechte in Europa ein Wert sind, den man verteidigt und denen dann eben auch zuteil wird. Und da waren sie bitter enttäuscht, als sie isoliert von jeglichem Leben irgendwo in irgendwelchen Grundversorgungsstellen in Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, Salzburg oder in der Steiermark irgendwo am Berg, irgendwo im Wald dann untergebracht werden und völlig isoliert mit niemand anderen außer mit sich selbst unter den prekärsten Umständen leben müssen. Und dass das so ist, wissen ja alle. Also sozusagen, das ist ja in Österreich kein Geheimnis. Wir haben Aufnahmen von der Saualm noch und nöcher. Aber mit diesen Menschen zu sprechen und dann eben auch es tatsächlich zu erfahren, also sozusagen eine Information, die man hat, zu einem konkreten Wissen zu machen, das hat bei uns ausgelöst, dass wir irgendwie einfach nichts damit zu tun haben wollten. Wir wollten nicht, dass das in unserem Namen passiert und wir wollten nicht Mitwisserinnen sein, weil das ist ein großes Verbrechen, was diesen Menschen zuteil wird. Ihre Zeit, die sie haben, wird ihnen einfach gestohlen und weggenommen und sie werden infantilisiert und ihre Probleme werden banalisiert. Das sind Menschen, die geflüchtet sind, das sind Menschen, die Fürchterliches durchgemacht haben, das können wir uns gar nicht vorstellen und ich hoffe, wir werden diese Erfahrungen auch nie machen, aber es geht halt darum, damit umzugehen, irgendwie verantwortungsvoll, vor allem, wenn man sich nachsagt, in irgendeiner Art und Weise menschliche Verhältnisse für alle Menschen schaffen zu wollen. Wenn das nur Propaganda ist, dann muss man es eben als solche enttarnen. Wenn es von irgendjemandem ernst gemeint ist und wenn es dafür keine staatliche Lösung gibt, muss man eben eine gesellschaftliche Lösung finden, um Grundbedürfnisse für Menschen zu organisieren. Und das haben wir eben seit letztem Jahr angefangen zu machen. Hm. Du sagst ihr. Wer ist ihr? Ihr sind eben alle Leute, die zu Wahlen gehen, sich politisch beteiligen, aber dann eben auch prinzipiell in diesem Sinne leben und sagen, dass es wichtig ist, respektvoll miteinander umzugehen. Ihr, das sind alle anderen quasi, außer die Leute, die prekarisiert werden, weil die Leute, die prekarisiert werden, haben eben auch die Möglichkeit nicht, ihren Worten, nämlich dem Ruf nach Menschenrechten, irgendwie Taten folgen zu lassen, weil es halt um ständige Überleben geht. Die Leute, die sich darüber Gedanken machen können, die müssen dann eben auch Handlungen dem voransetzen. Aber aus diesem Kreis des sehr groß definierten Irs, gibt es ja einen kleinen Kreis, der oder die tatsächlich dann handeln? Genau. Also bei dem Projekt sind involviert unterschiedlichste Leute. Man kann noch schwer sagen, wie viele es genau sind. Also ich würde sagen, so 30 bis 50 mehr auch in unterschiedlichen Zusammenhängen. Der harte Kern des Projekts besteht darin, dass wir Unterricht haben jeden Tag, 5 Tage die Woche, also nicht jeden Tag. Der Unterricht findet statt in der Rahlgasse, im Schulgebäude der Rahlgasse. Ein Gymnasium in Wien. Ein Gymnasium in Wien. Wir haben dort Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Leute, unsere Schüler und Schülerinnen werden vorbereitet auf den Hauptschulabschluss. Das heißt, das ist sozusagen der Abschluss, der super notwendig ist für alle möglichen weiteren biografischen Meilensteine in Österreich. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in Österreich jetzt, glaube ich, letztem Jahr die Lehre für Asylwerberinnen auf 25 Jahre erhöht wurde. Also es gibt ein generelles Arbeitsverbot, aber davon sind junge Asylwerberinnen ausgenommen bis zum 25. Mhm. Lebensjahr. Zuerst war es bis zum 18. Lebensjahr, so hat man gemerkt. Das dürfen geht keine Lehre machen. Asylwerber und Asylwerberinnen dürfen in Österreich nur unter bestimmten Umständen eine Lehre machen. Erstens, es muss ein Mangellehrberuf sein, das heißt, es muss 10 Bewerberinnen geben, Österreicherinnen oder Drittstaatenbürgerinnen, die, also sozusagen eine Bewerberin für 10 Stellen und wenn das nicht der Fall ist, dann spricht man von einem Mangellehrberuf und dann dürfen Asylwerber und Asylwerberinnen, nachdem sie mit dem AMS das abgesprochen haben und der Lehrherr oder die Lehrherrin die Person konkret anfordert, dann können sie eine Lehre beginnen. Das heißt, es gibt theoretisch die Möglichkeit, de facto ist es aber sehr, sehr schwer, das dann auch tatsächlich zu schaffen, weil es eben auch sehr, sehr viele informelle Netzwerke braucht, um das möglich zu machen. Man muss eben jemanden finden, der sagt, ich möchte eine Asylwerberin, einen Asylwerber eben einstellen und ausbilden. Mhm. Und das geht auch nur in Mangellehrberufen. In Niederösterreich sind es 2, in Wien sind es ein bisschen mehr als 25. Was sind das für Mangellehrberufe? In Niederösterreich ist es, glaube ich, Kellner, Fleischverarbeiterin ist es zum Beispiel auch in Wien, also sozusagen ein Lehrberuf, von dem man schon von klein auf geträumt hat. und sozusagen auch für Muslime und Musliminnen, die dann natürlich auch dann Schweine ausnehmen sollen. Also sozusagen, da ist auch ziemlich viel Zynismus und so dabei. Es ist, glaube ich, den handelnden Personen klar, dass es total unmenschlich ist, junge Menschen von allen möglichen Ressourcen auszuschließen, dass man da nach und nach ein paar Zugeständnisse macht, ist halt sozusagen glaube ich, nur der Versuch, da irgendwie eine Form von Kooperativität irgendwie zu symbolisieren. Real hat sich für Asylwerber und Asylwerberinnen nichts verändert. Es gibt ein Arbeitsverbot. Dieses Arbeitsverbot macht eben auch, dass die Jugendlichen dem AMS nicht zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass sie in keine geförderten Kurse kommen. Es gibt sehr, sehr viele Pflichtschulabschlusskurse, die übers AMS gefördert werden, aber da kommen nur Leute rein, die förderwürdig sind. Und förderwürdig ist man in Österreich nur, wenn man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Hm. Also da sind jetzt einige Punkte angesprochen worden, die auch sozusagen hinweisen auf den gesellschaftlichen Stellenwert des Projekts. Also dieses Projekt ist jetzt nicht nur dazu da, also nicht nur in Anführungszeichen, jungen Menschen zu einer Ausbildung zu verhelfen. Das ist ja schon ein Wert an sich, aber darüber hinaus geht es uns darum, mit einem Projekt, das real etwas umsetzt, real Ergebnisse liefert, auch auf einen politischen Diskurs zu antworten, der verheerend ist, nicht nur für Asylwerber und Asylwerberinnen, sondern für alle Menschen in Österreich. Also wenn man sich zum Beispiel den Wahlkampf anschaut, was für politisches Kleingeld gemacht wird mit Hetze auf Menschen, die ganz unten sind, also die tatsächlich total wehrlos sind, keine Lobby haben, kein Sprachrohr haben. Die werden hergenommen als Projektionsflächen für alle möglichen Fantasien von Staatsausnutzung, Hängematte, Kriminalität, sexuelle Übergriffe und so weiter. Also all das, was sozusagen was so die Ausländer betrifft und nochmal die Asylwerber und die Asylwerberinnen. Genau. Uns war es wichtig, eben diese Dynamik, der Dynamik irgendwas entgegenzusetzen. Und zwar nicht nur eine sozusagen Reden oder Kampagnen oder Aktionen oder Slogans, sondern wirklich reale Menschen, die man nicht kennt. Also wenn die Österreicherin der Österreicher über Asylwerberinnen spricht, ja, da kann man sich ja die Frage stellen, wie viele kennt er sie? Ja? Es gibt so viele junge Menschen und Asylwerberinnen sind oft sehr junge Leute, die derart isoliert sind, die haben keine Chance, jemanden kennenzulernen, aber es wird über sie gesprochen, als ob jeder welche kennen würde und für alles klar wäre, was das für ein Problem nicht ist. Genau. Und darum geht es uns auch in erster Linie. Wir wollen Asylwerber und Asylwerberinnen mit Österreichern und Österreicherinnen zusammenbringen. Wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass man sich kennenlernt und wir wollen eben gemeinsam auf diese Dinge hinweisen, aber eben, wie die Aussage gesagt hat, nicht nur hinweisen, sondern real das Problem verändern. Weil es ist halt immer total engagiert, wenn sich Menschen zusammentun und dann gegen etwas protestieren oder so. Für mich ist die Frage aber, was passiert in der Zeit, wo die Leute auf die Straße gehen und protestieren und ein Umdenken bewirken wollen? Was passiert mit denen, die unter der Situation ganz, ganz massiv leiden und dadurch prekarisiert werden? Und wir wollten das eben dual lösen. Wir wollten tatsächlich Menschen zu einer formalen Qualifikation, zu einem Dokument der Republik Österreich bringen, das sie anerkennt, das ihnen eine Benotung zuteil werden lässt. Und gleichzeitig wollten wir aber eben Menschen organisieren, um dagegen auch irgendwas zu machen, weil es kann nicht sein, dass man in einem der reichsten Länder der Welt nicht ein paar hunderttausend Euro auf der Seite hat, um Schulbildung für alle zu garantieren. Das kostet nicht so viel. Wir haben im letzten Jahr mit weniger als 50.000 Euro knapp 36 Schüler und Schülerinnen unterrichtet und das jeden Tag. Nicht nur das, sie haben sozialarbeiterische Betreuung, sie haben Freizeit und Vereinsaktivitäten, die man ihnen organisiert, Bildungsberatung, Berufsberatung. Das ist alles möglich und das ist möglich mit relativ wenig Geld, wenn der Staat quasi nicht bereit ist, das zu finanzieren. Unser Gesamtprojektvolumen hat, wenn man das quasi vernünftig bezahlen würde, also den Wert irgendwie geltend macht, von knapp 500.000 Euro. Mit 500.000 Euro kann man aber auf längerfristig dem Staat mehrere Millionen Euro ersparen, Opportunitätskosten, die nicht anfallen, Menschen, die keine Transferleistungen bekommen, Menschen, die arbeiten gehen können, Steuern bezahlen und dadurch sozusagen einen gesellschaftlichen Mehrwert monetär schaffen, aber eben durch ihre vielfältigen Fähigkeiten, die sie nach Österreich mitbringen, zusätzliche Optionen eben auch schaffen. Man spricht die ganze Zeit bei Asylwerbern und Asylwerberinnen darüber, dass sie Deutsch sprechen sollen, dass sie ein Sprachdefizit haben. Es gibt Menschen, die kommen nach Österreich mit 6 oder 7 verschiedenen Sprachen und lernen hier ihre 7. oder 8. Sprache. Das ist eher eine Kompetenz, die es sozusagen zu vergolden gibt und die man dann eben auch nutzen kann, wenn man eben nicht aus rassistischen Motiven und der FPÖ das kniebeugend versucht, da irgendwie die Leute, die Wähler und Wählerinnen abzunehmen. Ich denke, die österreichische Asylpolitik hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man keine konkreten politischen Vorschläge gegen die FPÖ hat, dass man zu wenig Schneid hat, um zu sagen, ja, so wie das Gesamtsystem läuft, fahren wir permanent gegen den Baum und da muss man radikale Änderungen machen. Und deswegen probiert man es mit Schüren von Hass gegen Leute, die sich nicht wehren können. Und alle machen da mit oder schweigen. Das Erste, was ihr macht, ist, ihr gebt den Leuten einfach mal eine Fahrkarte, damit sie eure Schule erreichen können. Genau. Das ist das Banalste. Ja. Ist aber äußerst wirkungsvoll. Damit kommen sie mal rein von Niederösterreich, von... Ja, also es war klar, dass wenn wir ein Bildungsprojekt für Asylwerberinnen machen, dann müssen wir uns auch an die Bedürfnisse dieser Menschen anpassen und diese Bedürfnisse fangen dort an, wo das Geld fehlt und das ist recht schnell bei Asylwerbern und Asylwerberinnen. Es geht darum, ihnen zu finanzieren den Schulweg. Das heißt, wir haben durch Spenden, durch private Zuwendungen aller möglichen Leute über das Projekt die Möglichkeit, diesen Menschen eben eine Fahrkarte zu besorgen, die mehr kostet, als jetzt österreichische Schülerinnen zum Beispiel selbst zahlen müssten. Es geht auch darum, zum Beispiel, wenn wir Schülerinnen haben, die Mütter sind, einen Kindergartenplatz zu organisieren. Das wird auch gemacht. Es geht darum, grundsätzlich mal die jungen Leute in die Lage zu bringen, offen zu sein für neue Inhalte, für neue Erfahrungen, die wir ihnen bieten möchten. Und da geht es um soziale Sicherheit, aufgehoben sein, sich aufgehoben fühlen, sich willkommen fühlen. Und das ist bei Asylwerberinnen in Österreich ein großes Problem. Also da geht es darum, dass die Leute nicht wissen, wo bin ich in einem Monat? Wohin werde ich gebracht? Wen sehe ich dort? Was passiert mit mir? Und wenn diese existenziellen Dinge mal nicht klar sind, dann wird es auch schwer, Bruchrechnen zu lernen zum Beispiel. Das heißt, wir bieten auch Sozialarbeit an und versuchen eben diese emotionale Last, soweit es geht, aufzuheben oder mitzutragen, damit man dann dazu kommt, in Mathematik, weiß ich nicht, ja, Bruchrechnen zu lernen. Mhm. Und einmal sozusagen eben dieses Diplom des Staates Österreich in der Hand zu halten. Wie ist denn das eigentlich rein rechtlich? Hauptschulabschluss kriegt der den Inhalt kann von der Hauptschule, egal ob er Status Flüchtling hat oder Status Österreicher, Österreicher? Wir unterrichten nach dem neuen Curriculum des BMUKK, das ist in 8 Modulen mehr oder weniger aufgeteilt. Die ersten 3 Module sind, das erste ist Deutsch in Kombination mit Geschichte und politischer Bildung, ist ein Pflichtmodul. Modul 2 ist Englisch in Kombination mit Wirtschaftskunde und Geografie, ebenfalls ein Pflichtmodul. Mathematik und geometrisch Zeichnen und Berufsorientierung, das sind die 4 Pflichtmodule. Da treten die Schüler und Schülerinnen als Externisten und Externistinnen an einer öffentlichen Schule an, machen die Prüfungen und kriegen dann eben ein Zeugnis, dann gibt es 4 weitere Wahlmodule, Kreativität und Gestaltung, das ist so eine Art bildnerische Erziehung, Werkunterricht, Theater, Film, Tanz, Gesundheit und Soziales, das ehemalige Haushalt und Kochen, Gesundheitslehre, Soziallehre, Modul 6 ist weitere Sprache, wobei da jede weitere Sprache geht, wo es einen Lehrer und Lehrerin gibt, der oder die Prüfung abnehmen kann. Und Modul 7, Natur und Technik, das ist Physik, Biologie und Chemie in Kombination. Wenn ich zum Beispiel auf die HTL möchte, dann muss ich die 4 Pflichtmodule machen, Natur und Technik und eben ein weiteres Modul besuchen. Möchte ich auf die Modeschule, muss ich Kreativität und Gestaltung abschließen und die 4 Pflichtmodule. Möchte ich zum Beispiel auf die AHS, brauche ich weitere Sprache, Natur und Technik und die 4 Pflichtmodule. So bereiten wir die Jugendlichen eben auf ihre Prüfungen als Externistinnen und Externisten vor. Sie gehen dann zu unserer Prüfungsschule, die ist im 8. Bezirk in der Pfeilgasse, legen die Prüfungen an einem bestimmten Datum ab und kriegen dann eine Note dafür. Und bis zu diesem Zeitpunkt bereiten wir sie eben vor. Und dann hat der die Prüfung macht bei dieser Prüfungsschule, ein Zeugnis, da steht sein Name drauf, da steht nicht Staatszugehörigkeit oder offenes Verfahren oder was steht da drauf? Für das Dokument selbst steht die Staatsangehörigkeit wahrscheinlich schon drauf, so wie jeder anderen Person auch, aber das spielt keine Rolle. Dieses Dokument ist dann gültig und kann eben auch herangezogen werden, um eine weiterführende Schule zu besuchen oder eben in diesem Mangellehrberufen eben eine Lehre anzutreten. Das heißt, diese formale Qualifikation ist so wie eine formale Qualifikation für alle gleich geltend. Für alle, alle, alle. Alle, alle, alle und deswegen auch für uns. Mhm. Ich habe nämlich gerade die Frage, ob ich dann eigentlich einmal die Matura wieder zurückgeben kann. Irgendwann, in, keine Ahnung, mit 70, dass ich das Gefühl habe, ich möchte eigentlich wieder mit Null aus dem Leben treten, wie ich mit Null angefangen habe. Und ich bin erst beim Start auf dieser Suche. Also ist nicht uninteressant, was man für Dokumente kriegt. Und dass es so leicht ist, hätte ich mir nicht vorgestellt. Dass es so leicht ist, ist halt dann immer auch sehr relativ. Weil also es gibt keine formalen Schranken. Naja, aber das sind ja normalerweise auch in diesem Bereich. Ja, aber ich glaube, man verlässt sich da eher auf die strukturellen Erschwernisse. Dass eh niemand hinkommt. Genau, also das ist ja wirklich nicht, sozusagen, wenn es zum Beispiel Prosa nicht gäbe oder ein, zwei Volkshochschulkurse, die sich dafür auch mit jungen Asylwerberinnen befassen, dann hätten ja die überhaupt gar keine Chance, irgendwie in die Nähe einer Prüfung zu kommen, geschweige denn sie zu bestehen und dann geschweige denn alle Prüfungen zu bestehen, um dann dieses Zeugnis zu erhalten. Also ja, vielleicht wurde deine Lücke nicht geschlossen und man sollte gar nicht allzu laut darüber reden. Ja, also ich denke mir schon, dass Konfrontation sicher wichtig ist. Also dass dieses also schon laut reden. Ja, man sollte auf jeden Fall darauf hinweisen. Weil sozusagen, wenn diese Lücke, wenn abgezielt wird, diese Lücke zu schließen und mit Menschen auf dem zweiten Bildungsweg formale Abschlüsse zu ermöglichen, dann hoffe ich doch, dass da mehrere Leute als wir aufstehen und was dagegen tun, weil dann geht es halt auch darum, Bildung und Bildungsmöglichkeiten für mehr Leute als für die paar tausend Asylwerber und Asylwerberinnen irgendwie zu verunmöglichen. Und ich vertraue da sozusagen der österreichischen Zivilgesellschaft schon so weit, dass sie merkt, wenn man ihr den Boden unter den Füßen wegziehen möchte. Und Bildung ist halt schon der Boden unter den Füßen einer jeden Gesellschaft. Und da sind aber die Rechtsparteien über Bildungsfragen wird nicht viel geredet. Ich glaube sozusagen, in den verschiedenen Ministerien sind sie die ganze Zeit am Diskutieren. Mhm. Also ich glaube, in der Öffentlichkeit ist halt die Lehrerinnen-Gewerkschaft und das BMUKK mit diversen Reformen sehr im Vordergrund und für andere Diskussionen ist öffentlich relativ wenig Platz, aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arbeitsgruppen, die sich sozusagen mit dem genauen Konzipieren dieses zum Beispiel neuen BMUKK-Curriculums auseinandersetzen. Oder auch ganz viele verschiedene andere NGOs, die da sozusagen auch die ganze Zeit darüber sprechen und oder die Arbeiterinnenkammer, die jetzt zum 10. Mal in 10 Jahren veröffentlicht hat, dass in Österreich die Geldtasche der Eltern entscheidend ist, ob jemand einen Schulabschluss hat oder nicht. Das sind sozusagen laute Diskussionen, die in der Öffentlichkeit schon stattfinden. Die Frage ist halt, welche Diskussion wann von wem geführt wird und die Medien verfolgen eben schon auch, weil es ganz, ganz relevant für sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder ist, die Diskussion um die Lehrerinnen und die verschiedenen Lösungen mit den Gehältern. Jetzt haben sich ein paar Fragen jetzt aufgesammelt bei mir und eine ganz einfache Frage, von wie vielen Menschen reden wir? Also wie viele Asylwerber, also Menschen, die in einem Asylverfahren sind, sind potenziell euer Kreis, dem ihr offen steht? Das ist mehreren offen stehen, prinzipiell für all jene, die zur Schule gehen wollen und insoweit Deutsch sprechen, dass sie einem, also sozusagen alphabetisiert sind, sodass man sozusagen auf diese Alphabetisierung irgendwie aufbauen kann. Alphabetisieren können wir die Leute nicht. Ich kann sozusagen nur davon sprechen, wie viele Leute sich, seitdem es uns gibt, angemeldet haben. Und da sprechen wir von circa 5 bis 10 Menschen pro Woche, die sich angemeldet haben. Und circa mittlerweile 46 Schülerinnen und Schülerinnen, 3 Klassen haben wir mittlerweile, die wir eben aufnehmen konnten. Mhm. Wenn wir mehr Ressourcen zur Verfügung hätten, dann könnten wir auch 250 Schüler und Schülerinnen unterrichten. Die wären von der Anmeldung her da oder die wären? Die wären von der Anmeldung da und der Punkt ist, wir haben das kaum kommuniziert. Also wir sind jetzt nicht mit Flugblättern rausgegangen und haben gesagt, es gibt da ein Schulprojekt, an dem könnt ihr teilhaben. Wir haben das eben Bündnispartner und Bündnispartnerinnen geschickt, also das Mitmenschen im Integrationshaus, dem Verein Ute Bock, Asyl in Not, die Asylkoordination, die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung. Die haben eben ihren Klienten und Klientinnen davon erzählt, dass es unsere Organisation gibt und dass man da eben kommen kann. kommen dann, melden sich an, wir erheben, wo man sie einstufen kann und ob wir eben in dieser Klasse einen Platz haben und dementsprechend vergeben wir dann eben Plätze. Das ist das eine. Wie viele Asylverfahren laufen derzeit in Österreich? Wissen wir das zufällig? Wie viele Menschen hängen da zwischen Tür und Angel? 10.000? 100.000? Na, 100.000 sind es nicht. 1000? Das ist eine Zahl, glaube ich, zwischen 10.000 und 17.000 Menschen, die in einem offenen Asylverfahren sind. Obwohl, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Aber so die Größenordnung. Circa, ja. Also ich habe letztens eine Rechnung gesehen, dass 0,4 oder 0,5 oder 0,6% aller Österreicher und Österreicherinnen im Asylbewerbern sind. Wir können das jetzt miteinander ausrechnen. Ich weiß nicht. So in der Größenordnung, also müssen wir dann noch nachschlagen in den Shownotes. Genau, wobei man eben sagen muss, dass sozusagen die Zahl der Asylwerber und Asylwerberinnen nicht ausschlaggebend ist für die Notwendigkeit an bedürfnisorientierten Schulplätzen. Aber nur ganz viele Leute mit einer formalen Qualifikation nach Österreich kommen, die sozusagen den Rahmen der Pflichtschule oder der Matura natürlich übersteigt, aber diese Qualifikationen werden eben nicht herangezogen, sozusagen werden nicht nostrifiziert. Und dann kommen sie auch zu euch? Oder könnten dann kommen sie normalerweise nicht zu uns, dann ist normalerweise der beste Weg, zum Beispiel auf eine Abendschule gleich zu gehen, weil wenn jemand auf der Uni war, dann geht das oft, dass er eben sich bei der Abendschule anmelden kann, auch wenn die Zeugnisse nicht nostrifiziert sind, aber oder sich sozusagen auf den Pflichtschulabschluss irgendwie privat vorzubereiten. Also sozusagen, wenn wir da von Leuten sprechen, die schon 36 sind und ein Psychologiestudium hinter sich haben, dann ist es sozusagen auch ein bisschen schwer, sie sozusagen in diese Schulklassen eben auch zu drängen, wo der Unterricht dann eben jeden Tag dauert und mit 15, 16, 17-Jährigen passiert. Asylverfahren, wie lange dauert das? Wenn im kürzesten Fall ist das, Eingabe, Ablehnung innerhalb einer Woche oder was ist da die untere Schranke? Ist ganz unterschiedlich. Also, aber so Minimum? Minimum ist 10 Tage und ob? Na, Minimum würde ich sagen, sind schon so 4 bis 6 Monate. Mhm. Okay. Wobei man halt von einem Minimum nur sprechen kann, wenn man nicht von völliger Willkür sprechen kann. Ja, ja, okay. Also deswegen, man kann Asylverfahren vorher nehmen und sie vergleichen und wenn sie exakt dasselbe sind, dann gibt es noch immer eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der eine positiv ausgeht und der andere negativ. Das ist gewürfelt. Aber 6 Monate als untere Grenze ist einmal anzunehmen, dass Menschen, die bei uns in Österreich Asyl suchen, einmal Minimum in der Schwebe sind. Man kann davon ausgehen, dass es sicher ein paar Monate sind. Mhm. Ja. Und maximal nach oben gibt es ja auch wenig Grenzen, oder? Es gibt ja jetzt einen Fall von jemandem, der 10 Jahre in Österreich ist und kommende Woche abgeschoben werden soll. Also 10 Jahre ist dann so die Übergrenze, vielleicht 11, 12 von Leuten, von denen wir nicht wissen. Und würden sich dann die Kinder, die im schulpflichtigen Alter sind, würden die einen Schulplatz bekommen? Also die im schulpflichtigen Alter sind, bekommen natürlich einen Schulplatz, weil es gibt ja sozusagen in Österreich die Schulpflicht. Schulpflicht, ich glaube sozusagen so gibt es die ja nicht. Die Schulpflicht gibt es in Deutschland, in Österreich gibt es eine Unterrichtspflicht. Richtig, genau. Und diese Unterrichtspflicht kann auch zu Hause gemacht werden. Natürlich gibt es die Möglichkeit, an öffentliche Schulen zu gehen. Der Punkt ist aber, das österreichische Schulsystem ist für Quereinsteigerinnen nicht gemacht. Das ist sozusagen auch nicht wirklich gewollt. Im Zentrum der Leistungsbeurteilung steht ausschließlich Deutsch und von Deutsch wird normalerweise der Rest abstrahiert, also sozusagen, wie gut die Leute in Mathematik sind, ist unmittelbar davon abhängig, wie gut sie in Deutsch sind. Ja, die Sprache. Das ist sozusagen die eine Sache, die Sprache. Die andere Sache ist sozusagen der latente Rassismus, der in öffentlichen Institutionen ganz, ganz massiv ist, der im öffentlichen Leben ganz, ganz massiv ist und von dem eben Leute, die von Rassismus betroffen sind, eben auch massiv eingeschüchtert werden. Das bringt zusätzliche institutionelle und strukturelle Hürden. Und da muss man ganz massiv darüber sprechen, wenn man darüber spricht, dass Menschen aus anderen Ländern als eben aus Österreich oder Deutschland oder Großbritannien nach Österreich kommen und in die Schule gehen. Wir schließen Menschen aus rassistischen Gründen permanent aus. Entweder durch unser Notensystem oder durch unsere Empfindung, was jetzt eine gute Leistung ist und auf was sie beruht. Diese Willkürlichkeiten, die da passieren, sind ganz, ganz schädlich auch für die Volkswirtschaft. Ja, da ist die Bildungsökonomie, weiß genau, auch jeder investierte Euro kommt als Resultat einmal zurück, also 1:1. Aber ein 6-jähriges Kind, das mit Asylwerbern mitkommt und ein Verfahren anstrebt, würde dieses 6-jährige Kind würde es zur Schule gehen? Dieses 6-jährige Kind würde wahrscheinlich in eine ganz normale Volksschule irgendwo zugeteilt in der Nähe. Genau. und dann teilnehmen am ganz normalen Unterricht und so weiter. Und ich glaube, bei jungen Kindern ist das auch sehr sozusagen erfolgreich. Ja. Die lernen sehr schnell die Schule, die Sprache ja. und werden dann auch sozusagen zu Beraterinnen ihrer eigenen Eltern. Also sie übernehmen dann die Elternrolle oft sehr schnell. Mhm. Also mir ist Ähnliches passiert. Ich bin ja auch als Flüchtling nach Österreich gekommen und habe die Sprache gelernt und habe dann meinen Eltern einige Dinge erklären müssen, weil ich die halt in der Schule gelernt habe. Also das ist auf jeden Fall sozusagen, das passiert. Kinder. Wie alt warst du? Ich war 5 Jahre alt. Das heißt, du bist dann in eine Volksschule gegangen? Ich bin zuerst in den Kindergarten, dann in die Volksschule, genau. Und wurde sozialisiert im österreichischen Schulsystem, hatte dann daraufhin wenige Probleme, bis dann sozusagen zur Oberstufe hin. Aber die würde ich jetzt nicht direkt ableiten aus meiner Fluchtbiografie sozusagen. Genau. Aber was ich noch zu den Hürden im Schulsystem sagen wollte, also zum einen ist das auf jeden Fall sehr wichtig, was Sina gesagt hat, eben zum einen latente Rassismus, aber auch struktureller Rassismus, aber zum anderen müssen wir auch davon ausgehen, dass wenn man sich zum Beispiel die Forderung nach der Gesamtschule anschaut, warum gibt es diese Forderung? Weil dahinter steckt eine sehr richtige Analyse, dass Leistungsbeurteilung im österreichischen Schulsystem darauf zurückzuführen ist, wie ähnlich die Aussagen der Schüler und Schülerinnen, wie passend, wie assimiliert Schüler und Schülerinnen sind an die vorherrschende Vorstellung von Kultur, von Wissen und so weiter. Und da sprechen wir von Problemen der gesellschaftlichen Klassen. Ja? Also Kinder aus bürgerlichen Verhältnissen werden sich ungemein viel leichter tun, im österreichischen Schulsystem zu reüssieren, als Kinder aus Arbeiterinnenfamilien. Und bei Asylwerberinnen sprechen wir halt oft von jungen Menschen, die eben nicht nur aus einem anderen kulturellen Zusammenhang stammen, sondern eben auch sehr oft aus Arbeiterinnenverhältnissen sind. Und da multiplizieren sich diese Faktoren. Das heißt, man muss zum einen eine fremde Sprache lernen, man muss erst einmal verstehen, was von einem erwartet wird, und dann muss man irgendwann dahinter kommen, dass all diese Dinge, die von einem gefordert werden, man oft außerstande ist zu erbringen, weil es einfach nicht geht. Ja? Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, unsere Jugendlichen müssen jetzt lernen über Opern von Mozart. Oder sie müssen Zwickt's mi imani tram ins Hochdeutsche übersetzen, und das ist dann sozusagen irgendwie ein wertvoller Beitrag zum Erlernen der deutschen Sprache. Also sozusagen solche Prüfungsfragen gibt es dann eben zum Beispiel auch, und kann man sozusagen über Sinn und Unsinn der österreichischen Bildungspolitik anhand sehr konkreter Beispiele auch diskutieren. Natürlich ist es sinnvoll, Mundart zu verstehen. Jetzt ist sozusagen die Frage, welchen Wert ich Mundart gebe, wenn es darum geht, eine höhere Schule dann eben zu besuchen. Ja, also sozusagen Mundart, bei Fragen, die Hochkultur betreffend. Ja? Also eben Leutnant gerade Kustl. Genau, ja, also Literatur, Musik, Kunst. Ja, also sozusagen der Weg, den man als Arbeiterinnenkind zurücklegen muss, um sich ein bisschen sozusagen dieser Welt eines Don Giovanni zu öffnen, ja? Oder Faust, das ist ein immenser. Das war ja auch in Österreich so. Mhm. Also in Österreich vor 50 Jahren aus den Alpentälern heraus, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Regionen, aber das war ja durchaus ein Anspruch, dann in die Bezirkshauptstadt zu gehen, um dort in die Schule zu gehen. Da hat es noch die Leute gegeben, die bestimmt haben, du darfst gehen, du bist gescheit genug. Mhm. Also das ist ja noch nicht so lange her. Und wenn jetzt jemand kommt, eben aus einem Bergort irgendwo und dann noch Sprache und dann die Familie dazu. Und die soziale Unsicherheit. Und die soziale Unsicherheit. Angst, verheerende Wohnverhältnisse, kein Geld und so weiter und so fort. Rassistische Behörden. Ja. Und die Sprache, die man nur wechseln kann, wenn man sicher genug ist, weil man erst dann bereit ist, eine Sprache auch lernen zu können. Die Bereitschaft ist bei den jungen Asylbewerberinnen schon irgendwie sehr, sehr schnell auch da, weil sie eben auch merken, ohne Deutsch machen sie mich hier fertig. Also sozusagen unsere Jugendlichen lernen sehr, sehr schnell die deutsche Sprache. Manchmal ist es beängstigend, wie schnell jemand aus Somalia, der eben vorher Englisch und Arabisch gesprochen hat, dass er innerhalb von einem halben Jahr wirklich sehr, sehr gut ausformulierte Sätze bilden kann. Das ist etwas, was uns auch eben auch relativ viel Motivation gibt, weil wir wissen, unseren Unterricht kann man besser machen. Wir wissen, man kann alles besser organisieren. Aber das, was wir sozusagen zustande bringen, führt dazu, dass ein 17-Jähriger innerhalb von einem halben Jahr selbst auf alle Behörden gehen kann, um sich sein Leben selbst zu organisieren. Was treibt ihn an? Ihn treibt die meisten treibt die Hoffnung auf ein gutes Leben. Ja, ja. Auf irgendwie auch die Möglichkeit, selbstbestimmt zu sein. Ja. Und die Jugendlichen sagen einem das auch sehr, sehr direkt. Sie sagen einem das sehr unverblümt, dass sie halt nach Österreich gekommen sind, weil sie gedacht haben, dass es einen Ort gibt, an dem sie irgendeinen Wert haben, weil sie zu Hause oft mit Leib und Leben bedroht waren. Und dann erwarten sie sich halt sozusagen einfach das, was wir einander gegenseitig bereit sind zu geben. Weil das ist ja nicht so. In Europa gibt es schon einen relativen Sozialstaat, eine relative Solidarität. Sozusagen, wir schließen Leute absichtlich davon aus und wir schließen sie aus rassistischen Gründen aus. Wenn man sich ein bisschen vor Augen führt und diese Leute kennenlernt, die bei uns in die Schule gehen, dann ist das unglaublich, was das für Persönlichkeiten sind. Also das sind Leute, die sind 18 Jahre alt, die haben eine Flucht aus Afghanistan nach Österreich zu Fuß und alleine bestritten. Nachdem sie das gemacht haben, sind sie in Österreich, irgendwo in einer Unterbringung. Wenn sie Glück haben, sind sie irgendwo in Wien und haben irgendwie Anschluss an Strukturen des städtischen Lebens. Oder auch nicht. Und gleichzeitig, nach so einer Flucht, haben sie eine enorme Motivation, Bildungsabschlüsse zu machen, weiterzugehen, sich anzustrengen, ständig Höchstleistungen zu vollbringen. Also was die machen, ist wirklich jeden Tag eine Höchstleistung in einer Sprache, die ihnen fremd ist, die sie nicht kennen, in Bereichen, in Bildungsbereichen, die ja kulturell spezifisch sind, also Literatur, Mathematik, Physik, sie strengen sich an, Geschichte, ja, sie lernen über die Renaissance, sie lernen über den Humanismus und sie strengen sich an und sind offen und gleichzeitig schultern sie all diese Schwierigkeiten, die ihnen im Weg stehen. Genau. Und sie kommen pünktlich zum Unterricht. Sie kommen pünktlich zum Unterricht. Ihr seid ja keine normale Schule, unter Anführungszeichen, genau, mit Lehrern, die Zucht und Disziplin verlangen. Oder es wie? Es ist, ja, Zucht und Disziplin glaube ich nicht. Es ist jedem Lehrer und jeder Lehrerin natürlich selbst natürlich überlassen, wie er oder sie den Unterricht gestaltet. Ganz klar ist bei uns, dass wir niemanden anschreien, dass wir niemanden irgendwie sagen, wenn du nicht kommst, dann. Es gibt keine Drohungen. Was wir machen, sind Angebote stellen und diese Angebote werden eben angenommen. Es ist für alle ganz klar, auch für die Lehrer und Lehrerinnen, dass diese Leute nicht in die Schule gehen müssen. Sie sind da aus freien Stücken. Sie möchten das unbedingt dringend sehr gerne. Es ist auch so, dass die Mitarbeiterinnen, die Lehrerinnen, die Trainer und die Trainerinnen sind Leute, die sind nicht zufällig bei dem Projekt. Also da gibt es eine grundsätzliche Übereinstimmung in einer Haltung Menschen gegenüber und Bildung gegenüber. Also Bildung ist schon etwas, was für uns nicht ein Mittel zur Selektion fragwürdiger Kategorien ist, sondern Bildung ist etwas, was ermächtigen soll. Und es soll genau die ermächtigen, die es notwendig haben. Ja. Also es ist nicht schwer, in einer Elite-Schule jemanden sozusagen zu ermächtigen, dann später auf eine Universität zu gehen oder irgendwo in Döbling oder Hitzing später dann auf eine Universität zu gehen, sondern Ermächtigung heißt jemanden, der in einer Situation ist, wo alles dagegen spricht, ja, dass er mal Erfolg und Glück und so weiter hat, genau dem Mittel in die Hand zu geben, die das ermöglichen. Und dieser Konsens ist stark, das ist die Basis und auf Basis dieses Konsenses werden dann eben auch pädagogische Fragen diskutiert, ja. Also was macht man jetzt zum Beispiel, wenn jemand unruhig im Unterricht ist, wenn man sich vor Augen führt, welche Leute das sind? Ja, also das sind Leute, die wissen zum Beispiel nicht, ob sie morgen noch irgendwie in Österreich sind. Ja, dann ist dieses Unruhigsein im Unterricht ja doch eher sozusagen ja, nicht so wichtig einfach. Ja. Und wichtig ist, den Menschen zu vermitteln, dass sie ihre Ziele verfolgen sollen und ihnen zuzusprechen und das zu stärken, was stark ist und was da ist und nicht auf den sozusagen Schwierigkeiten herumzureiten oder ihnen zu sagen, sie haben ein Sprachdefizit, so wie es sozusagen gang und gäbe ist im österreichischen Schulsystem, ihnen zu sagen, was er sie nicht kann, wo er sie einen Mangel hat, ein Defizit, ein nicht genügend und so weiter. Also das ist genau sozusagen ganz der falsche Weg, wenn man mit jungen Asylwerberinnen arbeitet. Falsche Weg oder und eine Fehlanalyse. Und eine Fehlanalyse. Weil ein Sprachdefizit haben sie definitiv nicht. Sie haben größere Sprachaffinität als die meisten Österreicherinnen und Österreicher. Und die Lehrer, noch einmal, die kommen aus Schulen, aus Menschen wie du und ich oder ein Rechtsanwalt, der was Gescheites machen will in seiner Freizeit. Genau. Jeder, der was kann, der den Hauptschulstoff beherrscht. Ja, also in Deutsch haben wir DATS-Trainer und Trainerinnen, Germanistinnen beziehungsweise eben auch Leute, die das Lehramt gemacht haben, die trainieren bei uns Deutsch. Bei Englisch ist es sehr, sehr ähnlich. In Mathematik ist es so, dass wir immer einen großen Mangel an Lehrern und Lehrerinnen haben, also vor allem an eben Pädagoginnen, die da eben auch das Lehramt haben, da gibt es prinzipiell zu wenige. Aber, da kann man aber allgemein auch die Frage stellen, was mit der Mathematikpädagogik hier los genau. ist. Genau, da so wenige Leute rausgeschaut. Na, und von denen kannst du wiederum nur die nehmen, die einen nicht anschreien und die in einem nicht ständig die Defizite vorhalten. Ja. Also man muss halt wirklich Leute nehmen. Also unsere Schülerinnen geben einem ein direktes Response, wie fähig man ist, etwas zu vermitteln. Ja? Also im österreichischen Schulsystem muss man ja oft nicht vermitteln, da quasi es schaut niemand einem auf die Finger, ob man wirklich es schafft, junge Leute an einen Gegenstand, einen Fach zu bringen, sondern eher sozusagen, man referiert etwas runter, was man im Studium gelernt hat und das war's dann. So. Bei uns ist es halt wirklich so, dass unsere Aufgabe ist es wirklich, diese Leute zu ermächtigen. Die sollen das können. Ja, und die sollen das können. Egal wer sie sind, egal wie schwierig es auch ist, sie sollen es können. Und das ist sozusagen ein, das sieht man gerade bei der Mathematik, wie wenig auch bei der Ausbildung darauf geachtet wird, dass dann die angehenden Mathematiklehrerinnen in der Lage sind, etwas zu vermitteln. Also sie sind oft sehr gut ausgebildet, haben sozusagen verstehen was von ihrem Fach. Können super rechnen, aber sie können es nicht erklären. Sie können es nicht so erklären, dass man Lust danach darauf hat. Ja. Und der Vorteil an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wir eben haben, ist, dass das alles hervorragende Menschen sind, die eine unglaubliche Selbstmotivation damit hineinbringen und aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen einfach engagiert sind. Also sozusagen die Asra hat bestimmte Gründe, weswegen sie engagiert ist, ich habe bestimmte Gründe, weswegen ich engagiert bin, aber jeder und jede, die bei uns irgendwie mitarbeitet, hat sehr persönliche eigene Gründe, weswegen er oder sie die Freizeit investiert, eine Gedankenwelt hineinlässt und sich damit auseinandersetzt, weil man muss halt auch sagen, dass das halt sehr, sehr prekäre Situationen sind, mit denen man halt da zu tun hat. Das sind 18-, 19-Jährige, die akut von Obdachlosigkeit betroffen sind. Das sind 20-, 21-Jährige, die ein Kind haben und in Scheidung leben und aus der eigenen Community quasi irgendwie auch wenig bekommen und sonst irgendwie isoliert sind und dementsprechend depressiv auch in der Schule sitzen. Und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen sich halt ständig damit auseinander und wollen da irgendwie auch eine Art Ausgleich schaffen, einfach aus Verantwortungsgefühl heraus. Und da ist sozusagen da schaut ein Unterricht auch irgendwie ganz anders aus, weil man halt da irgendwie sehr, sehr viel Zuneigung irgendwie auch hineinbringt. Und die Schüler und Schülerinnen merken das auch und sagen uns das auch. Also sagen so Dinge wie, dass sie da irgendwie noch nie erlebt haben, seitdem sie jetzt sozusagen in Österreich sind, dass jemand ihnen so viel Mohabbat sagt. Das hat ein Schüler von uns einmal gesagt, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. So viel Mohabbat, das ist so eine Art respektvolle, liebevolle, sich kümmernde Zuneigung. Ihm entgegengebracht wird wegen Sachen, wo er normalerweise wochenlang dafür hin und her laufen muss. Und wir haben es ihm halt einfach organisiert und vorbeigebracht, weil es notwendig war und diese Notwendigkeit im Vordergrund steht für alle. Eine Kampagne auf Respekt hat euch Respekt gebracht? Ihr seid schon gut gereiht? Ich glaube, das ist eine Frage, wie weit man gereiht, vorne gereiht oder als Projekt vorgestellt wird. Respekt heißt im Netz mit seiner Projektbeschreibung Mikrogelder bekommen. Genau. Und ihr wart einmal Projekt des Monats. Das, nein, wir waren sogar Projekt des Jahres. Des Jahres. Und habt ihr das Award gewonnen, ja. Sozusagen. Und habt ihr das gemerkt? Ist das auch wirklich bei euch angekommen? Ja, wir haben es auf alle Fälle gemerkt. Wobei man halt sagen muss, also sozusagen, dass wir einen Respekt-Award gewinnen müssen von einer Spendenplattform, zeigt ja sozusagen auch wie absurd Ressourcen in Österreich verteilt sind, dass man halt da so ein Schneckenrennen machen muss um einige tausend Euro. Aber wir sprechen von einem Gesamtprojektvolumen von 500.000 Euro. Und dass man da halt die Hände nach überall und überall hinausstrecken muss, um das irgendwie zu finanzieren, dass das halt notwendig ist. Gleichzeitig muss man sagen, gut, dass es halt so Möglichkeiten wie Respekt.net gibt, weil das Vorgängerprojekt, was wir hatten, das hat eigentlich eine sehr nette und sehr romantische Respekt.net-Geschichte, wenn man so möchte. Wir haben das Vorgängerinnenprojekt, waren eben die Asra, der Jarek, der Dave und ich vor allem irgendwie involviert darin, haben Nachhilfe gegeben am Klammgruppe Hof, und aus diesem Nachhilfeprojekt hat sich im Endeffekt dieses Schulprojekt entwickelt, und für dieses Nachhilfeprojekt mussten wir einen kleinen Umzug organisieren von 6 jungen Asylwerbern vom Klammgruppe Hof nach Mödling, und mussten dort eben so die Mietdifferenz quasi begleichen und Tickets nach Wien, und haben dafür 2 Sachen gemacht. Wir haben eine Party organisiert, da sind aus irgendwelchen Gründen 500 Leute gekommen, und dann haben wir einen Spendenaufruf eben auf respekt.net gestellt, und am 25. Dezember 2011 waren plötzlich die vollen 2200 irgendwas Euro auf diesem respekt.net-Konto, und innerhalb von 2 Monaten hatten wir dieses kleine Projekt irgendwie ausfinanziert, und da war eben auch erst gedanklich die Möglichkeit da, wenn das so schnell geht, also wenn man 6 Jugendlichen binnen von 2-3 Monaten einen Pflichtschulabschluss, und darum ging es damals für die 6, ermöglichen kann, wieso diese Willkür, nur sich um diese 6 zu kümmern, wieso, wenn wir schon dabei sind, probieren wir nicht etwas zu machen, was mehreren Leuten hilft. Dieser Gedanke ist ein paar Monate gereift, und dann ist uns die österreichische Bundesregierung zur Hilfe gekommen und hat die sogenannte Länderbund-Initiative installiert, nämlich da geht es um die Verteilung der Ressourcen in der Erwachsenenbildung. Das AMS und das BMUKK haben sich jetzt quasi zusammengetan. Das AMS muss die Förderwürdigkeit bestätigen, das BMUKK schießt die restlichen 50%, die das AMS nicht zuschießt, hinzu. Und das einzige Kriterium ist in den meisten Fällen eine Arbeitserlaubnis, also der Zugang zum Arbeitsmarkt. Und plötzlich war es so, dass unsere Jugendlichen nicht nur praktisch nicht die Möglichkeit hatten, in die Schule zu gehen, sondern dass es sozusagen auch juristisch ein Problem war und sozusagen die geförderten Plätze plötzlich gefehlt haben. Und das hat es uns dann relativ leicht gemacht, andere Menschen zu fragen, ob wir nicht einfach gemeinsam eine Bildungsinitiative ergreifen wollen. Hat sich schon jemand bedankt? Es ist kein Dank notwendig. Wir machen das, glaube ich, vor allem dafür, dass diese Sachen nicht in unserem Namen passiert. Also ich möchte nicht, dass man sich bei mir dafür bedankt. Also das ist jetzt kein karitatives Projekt im eigentlichen Sinn. Das ist ein politisches Projekt. Und wir verstehen uns jetzt nicht als Helferinnen von armen Menschen in Österreich, sondern wir identifizieren uns, wir solidarisieren uns mit jenen jungen Menschen, die derart systematisch ausgeschlossen werden von allen möglichen Ressourcen und Zugängen, die die österreichische Gesellschaft bietet, weil diese Tatsache nicht nur sozusagen schlecht für diese ist, sondern sie ist schlecht für uns. Sie ist schlecht für uns, weil die Frage nach Bildung und was Bildung bedeutet, auch eben dort beantwortet wird, wo Leute ausgeschlossen werden. Also wenn ich zum Beispiel 15-jährige Menschen in Österreich von Bildungszugängen ausschließe, dann stellt sich die Frage, wofür gibt es denn Bildung, wenn nicht junge Menschen in Österreich Zugang dazu haben? Wer hat denn dazu Zugang? Warum betreiben wir diesen ganzen Zirkus? Was soll das? Ja, und als angehende Lehrerin habe ich einen Bildungsbegriff, der dazu dient, Menschen zu ermächtigen, in einer demokratischen Gesellschaft mündige Männer und Frauen zu sein. Ja? Und diese demokratische Gesellschaft muss sich halt jeden Tag als solche eben auch beweisen. Und demokratisch ist sie halt vor allem dann, wenn sie allen Leuten, die in ihr leben, die gleichen Möglichkeiten zuteil kommen lässt. Also sozusagen, wir reden halt auch schon davon, dass wenn die ASRA sagt, 15-Jährige, die in die Schule gehen wollen, das ist ein Menschenrecht Bildung. Und wenn in unserer Gesellschaft einer Person ein Menschenrecht verwehrt wird, dann ist dieses Menschenrecht für uns alle in Gefahr. Und ich habe eigentlich nicht vor, irgendwie, nachdem ich in Österreich jetzt meine letzten 29 Jahre verbracht habe und versucht habe, mich zu beteiligen, wo es ging, mir die grundlegendsten Menschenrechte aushöhlen zu lassen. Und ich glaube, dass das eben auch ein Grund ist. Und sozusagen, wenn die ASRA sagt, sie ist angehende Lehrerin, die ASRA ist eben auch als Flüchtling nach Österreich gekommen. Und das muss man sich halt auch immer vor Augen kommen lassen, weil wenn man mit Menschen halbwegs vernunftbegabt umgeht, dann geben sie einer Gesellschaft halt natürlich auch immer etwas zurück. Und wenn wir sozusagen davon sprechen, dass eine Asylbewerberin irgendwann mal Lehrerin wird, dann gibt sie im Namen der Republik Zeugnisse und verhilft Menschen dazu, eine höhere Bildung abzuschließen, auf die Universität zu gehen und dann irgendwann mal einen Fluxkompensator zu empfinden, damit wir alle super schnell durchs All reisen können. Das wissen wir alles nicht. Ja, aber das müsste ja gar nicht als Begründung sein. Es wird oft immer Integrationsunterricht, ein behindertes Kind im Normalunterricht. Und dann sagt man immer so als Entschuldigung, aber die Verwertung. Kinder haben ja was davon, die ganz normalen Kinder. Mhm. Wir haben ja, na, es ist vollkommen egal, ob wir was davon haben. Ja, ja. Also auch in diesem Fall, da hat die Gesellschaft auch nichts davon. Na eh, aber sozusagen, wenn ich es sozusagen nicht aus einem Humanismus quasi heraus tue, dann sollte ich doch sozusagen so schlau sein, mir selbst Möglichkeiten nicht zu verbauen und wir verbauen dann halt, also sozusagen, wenn ich davon ausgehe, dass wenn aus der Sicht von jemand anderen quasi denken, versuchen. Mhm. Aber das ist schon freundlich formuliert. Und ich meine, die Bildungsökonomie springt da ja genau auf und kann auch Daten liefern mit Kosten, Nutzen und es ist einfach… Der Kosten-Nutzen-Faktor ist auf jeden Fall da. Aber sozusagen die Frage ist, wenn der Kosten-Nutzen-Faktor da ist, wenn wir sozusagen aus so einer Geistestradition irgendwie sozusagen für Bildung für alle sind, wenn wir uns das an die Fahnen heften, was hält uns davon ab, das einfach umzusetzen? Und ich glaube, es muss schon was Massives da sein, was Strukturelles da sein. Deswegen werde ich auch nicht müde, jetzt glaube ich zum fünften Mal zu sagen, dass wir in Österreich ein Problem mit strukturellem Rassismus haben. Da geht es sozusagen um die Begriffe Ausländer, Ausländerinnenfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit ein bisschen zu dekonstruieren und zu schauen, was steckt denn dahinter? Für was stehen diese beiden Wörter platzhaltend? Und es geht schon um eine ganz massive Einengung von Ressourcen für Leute, die irgendwie als die anderen benannt werden. Und da gehört man schnell dazu. Da gehören Leute dazu, die schwarze Haare haben, da gehören Leute dazu, die eine dunkle Hautpigmentierung haben. Und denen werden sozusagen nicht nur Ressourcen weggenommen, sondern ihr alltägliches Leben wieder erschwert. Und das betrifft eben auch ganz viele Österreicher und Österreicherinnen, weil sie halt nicht ausschauen wie der Franz oder der Hubert. Aber gleichzeitig eben gibt es einen Querschnittkampf jetzt gegen rassistische Strukturen, auch bei Fragen der Klassenzusammensetzung der Gesellschaft. Ja, also das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Das Bildungssystem in Österreich reproduziert die Strukturen der österreichischen Gesellschaft und legitimiert sie. Ja, also du gehst als Kind in die Volksschule, dann, wenn du Glück hast, kommst du ins Gymnasium. Wenn du dann nochmal Glück hast, hast du es abgeschlossen. Wenn du weiterhin dann sozusagen Kraft hast, studierst du. Wenn du Glück hast, studierst du Medizin, Jus oder etwas anderes, was dich dann nachher adelt. Und dann schließt du es ab und sozusagen beim Uni-Abschluss haben wir ungefähr wie viel Prozent der Gesellschaft abgeschüttelt? Ich nehme an, so 80%. Mehr, aber ja. Ja, genau. Und das anzusprechen, ist auch eben ermüdend, weil wir sprechen, also sozusagen das anzusprechen, also ich kann mich erinnern, 2002 irgendwie, als ich angefangen habe, mich politisch zu interessieren, hat die Arbeiterinnenkammer die gleiche Studie herausgegeben wie letztes Jahr, nämlich dass Kommilitonen etwas mit Kommilitonen haben und dann kommen Kommilitonen raus. Also sozusagen, dass sich die Universität quasi sozusagen auch von den Personen her de facto und den Nachnamen her selbst reproduziert, dann weiß man das, dann analysiert man das und kommt drauf, okay, man hat strukturelle Probleme im Bildungssystem und sagt, wir müssen da was tun, wir müssen diese Differenzierung Finanzierung ab dem 10. Lebensjahr irgendwie hinter uns lassen. Wir müssen schauen, dass wir Noten nicht so eine große Relevanz geben. Und dann redet man noch einmal 20 Jahre darüber und schafft es nicht, diejenigen, die sozusagen ein faires, ein gerechtes, ein durchlässiges Bildungssystem zu verhindern, irgendwie diese Leute zu überwinden. Und ich glaube, es geht halt schon darum, sozusagen nicht nur es immer wieder zu besprechen, sondern sich eben auch so zu organisieren, dass, falls es eben dafür keine staatliche Lösung gibt für solche Sachen, dass andere Lösungen für die Betroffenen eben gefunden werden, vor allem wenn es sozusagen tatsächlich gar keine Alternative für manche Menschen gibt. Genau. Und PROSA, Projekt Schule für alle, heißt es nicht nur deswegen, weil wir jene hineinholen, die ausgeschlossen sind, sondern wir sind wirklich für alle da. Also wir versuchen auch wirklich, Projekte und Arbeitsbereiche zu erschließen, wo auch jene, die nicht Asylwerberinnen sind, mit uns mitarbeiten an Fragen, die die Gesellschaft als Ganzes betrifft, die Fragen der Bildung betrifft. Also wir versuchen jetzt auch im 6. und 7. Bezirk, eben unmittelbar dort, wo unser Schulstandort auch ist, die Nachbarschaft anzusprechen. Und das wird jetzt in der nächsten Zeit sozusagen die maßgebliche Arbeit auch sein, eine der Leute hineinzuholen, einen gesellschaftlichen Diskurs voranzubringen, der wirklich die Fragen stellt, die gestellt werden sollen. Also jetzt nicht irgendwie bekommt die Lehrerin, der Lehrer zu viel Geld für das, was sie tut, sondern wie muss eine Schule aussehen, damit nicht die Ungerechtigkeiten, die da sind, wieder herauskommen dabei. Also, dass du Arbeiterkinder hast, die dann später Arbeiter werden. Dass du nicht Kinder von Juristen, Juristinnen hast, die dann später Juristen und Juristinnen werden oder Ärzte und Ärztinnen. Aber innerhalb des Systems wird man es nicht mehr schaffen, es zu ändern. Es geht darum, den Finger an dort anzulegen, wo die Bruchstelle ist. Und eine der Bruchstellen ist eben zum Beispiel junge Asylwerberinnen in Österreich. Die zeigen unmittelbar diesen Widerspruch auf. Das sind junge Leute, die in Österreich sind und die keinen Zugang zu Bildung haben. Das ist ein Widerspruch. Das ist eine skandalös. Das ist eine Bruchstelle. Genau. Und ich glaube sozusagen, diese absurden Blüten, die ein krankes System eben auch hervorbringt, auf die gilt es irgendwie, das Licht zu werfen, damit man das ein bisschen näher in Betracht ziehen kann, weil da die Widersprüche am deutlichsten werden. Also wir sind so global, dass wir binnen kürzester Zeit eine Kamera im Internet auf den entferntesten Ort richten können und stellen das als einen Wert dar, als eine technische Entwicklung, die wir geschafft haben, wir, die Menschheit. Und gleichzeitig tun wir innerhalb dieser gleichen Diskussion ganz, ganz viele Leute ausschließen, indem wir sagen, ja, es ist gut, dass die dort sind und die sollen auch dort bleiben. Und wenn sie hierher kommen, dann muss man sie am besten entweder wieder zurückschicken oder ihnen das Leben so zur Hölle machen, dass sie freiwillig zurückgehen. Also sozusagen, man hat einerseits eine globale Welt, wo alle Menschen davon profitieren und gleichzeitig ist man für eine Dichotomie verantwortlich, die einen selbst bereichert und andere Leute auf der Welt verarmen lässt. Jetzt ist das sozusagen auch, ja, sozusagen auch nichts Neues. Das wissen wir auch, dass sozusagen unser Reichtum mit der Armut der restlichen Welt in unmittelbarem Zusammenhang steht. Und das wiederholen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren, seit die Michael Jackson und Lionel Richie dieses US vor Afrika, We Are the World gesungen haben. Das ist sozusagen aus den 80er Jahren die gleiche Diskussion. Und wir reden halt noch darüber und während wir darüber reden, sterben Kinder. Ich würde ganz gerne noch über die Urteile oder beziehungsweise Vorurteile mit euch sprechen. Jetzt drücke ich aber die Pause-Taste, wir haben einen Kuchen zuerst gekriegt und die Wassergläser füllen wir wieder auf. Ja, ist gut. Wir sind zurück. Quotenregelung, dass Frauen gleich viele Positionen bekleiden dürfen, wie Männer. Bei den Grünen zum Beispiel in Deutschland. Und da gibt es nicht wenige von den Grünen, die sagen, das ist antiquiert, das braucht man nicht mehr. Und es gibt aber einige, die sagen, das braucht man sehr wohl, weil erst durch die Quotenregelung ist es möglich geworden, dass man eben in einem Zugzwang ist. Man muss erst Leute nämlich ausbilden, dass sie gleichwertig in der Kompetenz sind, weil wir sonst die Quote nicht hinkriegen. Und wenn du mich fragst vor einem Jahr, hätte ich ebenso gesagt, na, eigentlich ist die Quotenregelung nicht aktuell, weil sie eben nicht notwendig ist, wenn man aufgeklärt ist. Mhm. Sprich nur. Ich glaube, bei der Quotenregelung spricht man eben über eine Reaktion auf ein strukturelles Problem. Das strukturelle Problem ist, dass es die öffentliche Repräsentation von zum Beispiel Frauen zu gering ist, nämlich im Vergleich zur gesamtgesellschaftlichen Prozentzahl an Frauen. Und wenn man ein strukturelles Problem sieht, und wir sehen sozusagen Sexismus als strukturelles Problem und Rassismus als strukturelles Problem, dann muss man eben auch über eine bestimmte Zeit vielleicht bestimmte Methoden anwenden, um sozusagen bestimmte Strukturen irgendwie aufzuweichen, aber eben auch über diese Strukturen reflektieren zu können. Und eine Quotenregelung, das muss man als eine Methode sehen, um einen schlechten Status quo neu zu organisieren. Und neu muss nicht unbedingt heißen, ganz, ganz neu und viel, viel besser, aber auf jeden Fall ein bisschen anders. Und das ist bei ganz, ganz vielen Sachen notwendig, denke ich. Und eine Quotenregelung jetzt zum Beispiel für Frauen ist auf jeden Fall zu verteidigen, solange man das Phänomen hat, dass nicht genauso viele zum Beispiel Frauen im Parlament sitzen, wie es Frauen in der Gesamtgesellschaft gibt, Frauen im Fernsehen sind, wie es Frauen in der Gesamtgesellschaft gibt, Frauen in führenden Positionen sitzen, wie es Frauen in der Gesamtgesellschaft gibt. Das ist einfach mathematisch dann irgendwann mal zu evaluieren. Und jetzt wird, ja? Also ich sehe das auch so, dass die Quotenregelung ein politisches Mittel ist, gegebene Verhältnisse zu verändern, also die Karten neu zu mischen. Und, mischen müssen. Wir müssen die Karten nicht neu nur mischen. Wollen, sondern mischen genau. müssen. Genau. Also sozusagen, wenn man mit der politischen Analyse übereinstimmt, die dazu führt, eine Quotenregelung zu fordern oder darüber nachzudenken, dann denke ich, dass man auf jeden Fall eine Quotenregelung einführen sollte, unbedingt, eben um dieses gegebene Verhältnis aufzurütteln, weil dieses Verhältnis ist nicht zufällig immer so. Da gibt es Gründe, warum es immer wieder zu eben genau denselben Resultaten kommt. Und da muss man irgendwie einen Schnitt machen und das ist so ein Schnitt. Und ich glaube auch, die Frage ist sozusagen, ob man sich selbst und die Argumentation, die man als Gesellschaft oder als Gruppe von Menschen immer wieder bringt, auch ernst nimmt. Wenn man sagt, wir gehen davon aus, dass alle Menschen mit gleich viel Wert und tendenziell gleich viel verschiedenen, aber gleich viel Talent auf die Welt kommen. Und wir nicht sagen, es gibt Menschen, die sind dümmer und die erkennt man dadurch, dass sie eine dunkle Hautfarbe haben oder Frauen sind. Wenn man diese Einschätzung teilt, dann muss man eben auch schauen, dass diese Einschätzung materialisiert in der Gesamtgesellschaft eben auch zu finden ist. Und da geht es ganz konkret darum, dass bestimmte Funktionen, bestimmte Posten gerecht aufgeteilt werden und nicht Startvorteile, die man dadurch hat, dass man zum Beispiel ein Mann ist und ein weißer Mann ist, dass man diese Startvorteile dann eben sozusagen durch die gesamte Struktur bis zum Ende durchringt. Und jetzt gibt es eben oder gab es nicht wenige von den deutschen Grünen, die dann diskutiert haben, brauchen wir das oder nicht? Und diese Quotenfrage war dann vor allem ein innerer Prozess. Mhm. Gibt es das bei euch auch? Bei Prosa, diese inneren Prozesse, wo heftig diskutiert wird, ob man jetzt auf die eine oder andere Seite steigt? Ich glaube, es gibt sehr viele Diskussionen überall dort, wo man sich auseinandersetzt. Und wenn man sich zum Beispiel mit Bildung und Pädagogik auseinandersetzt, dann ist halt zum Beispiel eine Frage, wie gehen wir, wie die Asra vorher gemeint hat, mit quasi jungen Menschen um, die in dieser Struktur, Schulklasse, nicht sich so wohl fühlen oder wiederfinden, dass sie dem Unterricht so, wie man es sich wünscht, quasi folgen können und dann ist also folgen wollen auch teilweise. Ja, aber da wird ja wahrscheinlich Einigung bestehen, oder? Naja, es ist schon die Frage, ob man jemanden bestraft oder nicht oder ob man irgendwelche Disziplinierungsmaßnahmen setzt oder nicht oder ob man sagt, wer die Hausübungen nicht macht, muss in den Förderunterricht gehen oder ob man sagt, macht die Hausübungen, weil dann können wir beim nächsten Mal besser zusammenarbeiten oder so. Also sozusagen, diese Diskussionen gibt es natürlich, aber es gibt innerhalb von PROSA einen sexismuskritischen Grundtenor, der mehr oder weniger besagt, dass wir aus solidarischen Gründen einfach eine Ressource, die wir organisieren können, für Menschen organisieren, die sich das selbst nicht organisieren können. Und dieses Struktur hinterfragen, weil wir sehen, Rassismus zum Beispiel ist ein strukturelles Phänomen. Das wird oft diskutiert. Und gibt es von außen Anfragen, wo ihr denkt, aha, das muss man eigentlich bearbeiten, oder ist das immer alles klar, was Leute, die von euch hören, von über euch wissen, über das hinausgehen, was wir jetzt eh besprochen haben? Ich glaube, es ist sozusagen, es kann noch nach außen hin quasi nicht so klar sein, was wir wollen, weil es halt auch eine Auseinandersetzung Hauptschulabschluss braucht, weil sozusagen wir haben ja und auch nicht umsonst unsere Homepage vielmehr.at genannt, einfach weil uns über diese schulische Bildung für Flüchtlinge oder für Leute, die aus dem Bildungssystem ausgeschlossen sind. Wir wollen ja sozusagen viel mehr. Wir wollen nicht nur diese formalen Qualifikationen auf die vorbereiten, sondern wir wollen eben auch Menschen organisieren, für ein gemeinsames Interesse aktiv zu werden. Wir wollen Menschen dafür begeistern, Initiative zu ergreifen. Für gemeinsame Werte und Solidarität, Menschenrechte, Demokratie, das sind so Werte, die wir verteidigen wollen, die wir auch als gefährdet sehen, und dazu laden wir ständig ein, und wir bekommen von ganz, ganz vielen Leuten ein gutes Feedback darauf, nämlich, dass sie sich eben auch engagieren wollen und dass sie eben auch nicht zufrieden sind damit, dass Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen quasi unsere Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen nicht in unserem Sinne Politik machen. In unserem Sinne ist sozusagen Demokratie und Menschenrechte und Solidarität, das ist, glaube ich, den meisten Österreichern und Österreicherinnen ein sehr, sehr wichtiger Wert. Ja, und Bildung auch. Genau, aber ich glaube sozusagen, wenn man über Demokratie spricht, dann spricht man immer darüber, wem werden welche Ressourcen zuteil, und Bildung sind wir als Ressource, die Menschen zuteil wird. Und es ist demokratisch, allen Menschen diese Ressource zuteil werden zu lassen. Und dafür bedankt man sich nicht. Für Wasser bedanke ich mich auch nicht beim Wasser. Genau, also ganz genau, ganz genau. Es ist in Wirklichkeit ein Skandal, dass wir das machen müssen. Ja, aber weil es ein Skandal ist, machen wir es auch. Ja, genau, weil also es ein Skandal ist, machen wir es auch. Ja, genau. Also wir könnten ja beim AMS und BMKK dann jedes Jahr eine Rückforderung des investierten Geldes stellen. Und im letzten Jahr 2011. Kennen die euch? Teilweise ja. Großteils mittlerweile, würde ich sagen, weiß man, es gibt irgendwie ein Schulprojekt für Flüchtlinge, die sonst nicht in die Schule gehen dürfen. Und deswegen melden sich auch immer mehr Leute bei uns oder empfehlen uns, also auch verschiedene Schulen melden sich dann bei uns und sagen, wir haben da jemanden und da gibt es wen und so weiter. Und die Schüler und Schülerinnen, die wir haben, haben alle sehr, sehr besondere und individuelle und einzigartige Ausgangsbedingungen, die sie sozusagen mitbringen, und dementsprechend flexibel müssen wir dann eben auch in unserem Angebot sein. Ich glaube aber, das ist ja auch etwas, was uns nicht unbedingt unterscheidet von einer herkömmlichen Schule. Also sozusagen die aber viel mehr Zwänge hat. Also eine herkömmliche Schule ist ja eigentlich… Eine Anstalt. Eine Anstalt, genau. Ja, ja. Das ist eine unfassbare Möglichkeit, ja außerhalb dieser Zwänge, dieser Anstalt zu arbeiten. Ja. Also Prosa soll auch einen Raum bieten, Pädagogik neu zu denken, neu auszuverhandeln, neu Hand zu haben. Und ich glaube, bei Prosa ist es vor allem deswegen auch leichter möglich, weil zum einen eben nicht dieser staatliche Druck dahinter steckt, auch nicht dieses staatliche Interesse und auch nicht dieser vorherrschende Diskurs von wegen Elite und wir brauchen die Besten, unter Anführungszeichen, was auch immer das heißt, das könnte man ja dekonstruieren, bis davon nichts mehr über ist. Sondern wir sind hier in einem Raum, der quasi, das ist eine doppelte Bedeutung, er ist derart marginal, dass einfach sozusagen die Leute ausgeschlossen sind, und gleichzeitig durch diese Randstellung ist auch vieles möglich. Ja, also sozusagen wir haben eben auch sozusagen dadurch, dass wir alles selbst organisieren müssen oder dürfen, die Möglichkeit, Dinge anders zu organisieren, also auch Schwerpunkte zu setzen, während in öffentlichen Schulen politische Bildung quasi zurückgeschraubt wird auf Warnwitz. Staatskunde. Ja. Haben wir einen Schwerpunkt in politische Bildung und unterrichten das jede Woche 4 Stunden für jeden und jede und haben da zusätzlich Workshops zumindest 2-mal im Jahr, die 1 Woche lang dauern. Kooperieren mit anderen Vereinen, die sich da spezialisieren, die genau enorme Ressourcen auch zur Verfügung haben, was in der Schule nicht passiert. Und Methoden einbringen können, die sozusagen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit zur Selbstermächtigung eben auch irgendwie mehr geben. Und gleichzeitig ist uns halt bewusst, dass das halt auch eine Hierarchie ist, die wir nicht unbedingt wollen, weil die Schüler und Schülerinnen, die wir haben, die können so viele Dinge, von denen lerne ich tatsächlich auch jeden Tag, nämlich auch, wie sie mit verschiedenen Situationen umgehen, die sozial sehr angespannt sind oder wir haben 17-Jährige, die haben als LKW-Fahrer gearbeitet oder waren 5 Jahre schon Koch oder können einen Teppich innerhalb von 2,5 Stunden von einem Stück Faden dann eben zu Ende bringen. Also sozusagen, die können schon sehr, sehr viel und bringen das auch immer wieder jeden Tag ein, indem sie in verschiedenen Fächern ihre Kompetenzen halt auch sozusagen einbringen, weil wir sie danach fragen und weil wir diese Kompetenzen als sehr, sehr wertvoll erachten, weil sie das eben auch sind. Also Bildung hat etwas damit zu tun, jemanden in der Entfaltung seiner Potenziale, ihrer Potenziale zu helfen und das zu fördern, was da ist. Wo hast du das gelernt? Wo ich das gelernt habe. Mhm. So zu denken, diesen. Das ist jetzt schwierig zurückzuführen. Ich nehme an, das ist aus der Summe der Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, auch in der Schule, im Studium, in politischer Arbeit, in Auseinandersetzung mit den Bildungsdebatten, den öffentlichen. Vom Studium her? Man muss also sozusagen schon noch sagen, woher hat das die Auswahl erfahren quasi? Es ist nicht, also wenn man sich rein biografisch anschaut, wo die Astra quasi herkommt, dann muss man auch klar feststellen, dass es ganz, ganz viele Widerstände bis zu diesem Zeitpunkt gegeben haben muss. Wenn wir sozusagen vorher festgestellt haben, dass das österreichische Schulsystem nicht für Quereinsteigerinnen gedacht ist, dass Deutsch im Zentrum der Leistungsbeurteilung steht. Die Astra kam als Flüchtling mit 5 Jahren nach Österreich aus einem fremden Land mit einer fremden Sprache unter relativ prekären Verhältnissen. Sozusagen alles, was wir vorher gesagt haben, das geht eigentlich nicht. Die österreichischen Universitäten werfen nur 8 oder 9% Arbeiterinnenkinder dann hinaus. Diese Widerstände, würde ich sagen, haben das gemacht, eben auch klar denken zu können. Weil wenn alles eitel Wonne ist, dann muss man halt sich auch keine Gedanken machen. Aber wenn man mit Widerständen konfrontiert ist, dann muss man diese eben entweder überwinden oder man belässt es dann. Ja, also aber ich glaube sozusagen, dass ich eben so viel Unterstützung schon auch erfahren habe, dass ich in der Lage war, das zu reflektieren. Also wenn du dann studierst, du greifst dir dann mit Zielsicherheit wahrscheinlich zu den französischen neueren Philosophen. Mit Zielsicherheit. Also, Bourdieu? Ja. Keine Ahnung. Weiter? Foucault. Ja. Die sich ja alle genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Da ist ja auch eine Grundlage da, oder? Ja, es ist auf jeden Fall also eine theoretische Grundlage da. Ja, das ist ja auch. Aber die ist ja nicht harmlos. Also, die beschäftigen sich ja genau mit diesen. Ja, Basil, Fragestellung Macht und Staat und was wer zuteilt. Da gibt es ja zum Beispiel auch Basil Bernstein, der ist in Fragen der zum Beispiel der Klassengesellschaft im Bildungssystem auch ganz enorm. Ja. Aber das findest du im Studium, was du studierst? Ich studiere Lehramt, Geschichte und Französisch. Aber die Philosophen finden dich oder du findest sie? Naja, es ist, die Philosophen sind und die Philosophinnen sind schon da. Ich interessiere mich dafür, aber sie werden einem jetzt nicht aufgedrängt, sozusagen. Na schon, aber. Auf der Universität. Also, es ist schon so, dass du kannst durch die Uni gehen und eine Ausbildung zum Gymnasiallehrer, zur Lehrerin machen und eigentlich gar keine Ahnung haben von Pädagogik oder von der Gesellschaft oder von dem, was du da gerade tust. Ja. Und diese Ahnung, sagst du, ist einfach von deinem Hintergrund her, von deinem Bildungshintergrund oder von deinem Zugang, was du erlebt hast, hat dich dafür auch also es offen gibt, gemacht. Es gibt eine persönliche Erfahrung, die mich sehr stark sensibilisiert hat für Fragen der Ungerechtigkeit und wie Ungerechtigkeit im österreichischen Schulsystem perpetuiert wird. Also ich bin ja mit 5 Jahren hergekommen und hatte das große Glück, dass ich gleich von Anfang an ins Schulsystem sozialisiert wurde. Das heißt Kindergarten, Volksschule, Gymnasium. Meine Brüder allerdings eben nicht. Und ich habe 2 davon, 2, also 10 Jahre älter und 7 Jahre älter. Der 10 Jahre ältere hatte Glück, ist in ein Gymnasium gekommen und die ehrenamtlichen Damen, die sich damals sehr aufopfern, wirklich großartig gekümmert haben um uns, haben ihn unterstützt und hatten Kinder in seinem Alter. Und der ist da quasi mit auf dieser Welle mitgeschwommen und hat es geschafft, eben vom Stand weg zu maturieren. Mit 15, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, nach Österreich gekommen, hat es dann geschafft. Der zweite Bruder von mir ist ironischerweise in eine Integrationsklasse gekommen und diese Integrationsklasse war dergestalt, dass sie alle, die integriert werden sollten, auf einen Haufen geworfen haben und die anderen woanders hin. Also die Integrationsklasse hat alle jene vereint, die eben integriert werden sollten, ohne irgendwie jetzt sozusagen irgendeine Integration tatsächlich vorzunehmen. Und er hat eine klassische Migrantinnen-Schullaufbahn durchgemacht. Also er ist in der Hauptschule gewesen, hat dann sozusagen den Schritt ins Gymnasium gewagt und der ist dann hat keinen Erfolg gehabt, hat die Schule abgebrochen und hat auf dem zweiten Bildungsweg die Schule nachgeholt. Genau. Und wir sind alle aus einer Familie. Und offensichtlich hat es einen großen Einfluss, in welches institutionelle Umfeld man kommt, wie man weiter voranschreiten kann. Und das springt einen an. Also das schreit dich an und das kannst du auch nicht, das ist einfach da als Realität. Und dann gibt es natürlich, wenn man dann studiert oder wenn man sich anderweitig interessiert, große Theoretikerinnen wie eben Bourdieu, die dann auch sozusagen das analysieren und die Theorie aufstellen, dass die Bildungsstrukturen so eingerichtet sind, dass jene, die von Haus aus, also von den Eltern, diese Kompetenzen mitbekommen, da quasi reingewaschen werden, dass die Schullaufbahn hinter sich bringen ohne Probleme, dann mit offiziellen Noten bestätigt bekommen, dass es ihre höchst eigene Leistung war und dadurch sind sie legitimiert, weiter sozusagen die Früchte der Gesellschaft zu pflücken und gute Berufe, gut bezahlte Berufe zu ergreifen. Und die es nicht schaffen, die von Haus aus eben nicht diese Kompetenzen mitbringen, die bekommen dann von offizieller Stelle ein Zeugnis ausgestellt, eben nicht genügend. Und das ist seine persönliche, ihr persönliches Nicht-Genügend und daher muss sie sozusagen andere Wege beschreiten, die in die Prekarität und in die soziale Unsicherheit führen und so weiter. Also das ist sozusagen, genau, sozusagen mein Background, der eben auch die Initiative Rosa erklärt, warum es notwendig ist. Und das ist jetzt nicht keine so, das ist eine Lebenserfahrung, die viele Leute haben. Nur wenige Leute haben dann das Glück, genug andere Leute zu treffen, mit denen sie etwas unternehmen können. Und Rosa ist eben so ein Glücksfall, wo sich genau diese Leute treffen. Und Freundschaften knüpfen, und das ist besonders schön, weil sie knüpfen Freundschaften so wie normalen Klassen quasi, also relativ unvoreingenommen und auch die Sprachbarrieren quasi überwindend, weil die stärksten Freundschaften, die herausgekommen sind, sind halt Leute von Leuten aus Guinea-Bissau und Afghanistan, aus Syrien und Armenien, aus Tschetschenien und aus dem Iran oder so, und die müssen alle Deutsch miteinander sprechen. Und können halt ihre Gedankenwelt in einer anderen Sprache miteinander austauschen. Und das ist dann halt auch schon irgendwie auch zusätzlich zu diesem Organisationsfaktor eine persönliche Bereicherung, die diesen Schülern und Schülerinnen irgendwie zuteil wird, weil sie halt dann ganz, ganz viele neue Sachen kennenlernen. Und Bildung über Prosa bedeutet auch, dass die Trainer und Trainerinnen Und die, die sogenannten Lehrer und Lehrerinnen. Heißen die auch so? Die heißen Steffi, Marcel oder Barbara. Eben auch Farsi lernen. Ja, also wir bringen nicht Deutsch bei, sondern wir lernen Farsi. Wir lernen gemeinsam Sprachen. Genau. Und es ist okay, wenn man im Unterricht in einer anderen Sprache spricht, um sich mitteilen zu können, und dann übersetzt es jemand aus dem Klassenverband. Oder wenn jemand Hilfe braucht und das quasi auf Deutsch nicht versteht, dann übersetzt es jemand in die eigene Sprache und alle hören zu. Und dann fragt man, ja, was heißt denn Flächeninhalt auf Arabisch? Also dann, wir lernen voneinander. Und das Telefon, wenn bedient wird im Unterricht? Das Telefon wird nicht mehr bedient im Unterricht. Das ist eine Regel. Naja, es ist relativ schwer mit dem Telefon zu handhaben, weil die sind ja auch nicht dumm. Die sind draufgekommen, dass sie sagen können, dass sie ja auf Google nach der Übersetzung suchen, und dabei machen sie andere Dinge. Und das bringt schon viel zu viel Unruhe hin. Und so ein kleines technisches Downgrade ist auch manchmal eine gute Sache. Und das Wörterbücher. Vereinbart oder vor? Wir haben Wörterbücher gekauft. Und gleichzeitig die Telefons verboten werden? Wir haben es nicht verboten. Wir haben die Schüler und Schülerinnen gefragt, was sie glauben, wie der Unterricht besser werden kann. Und sie haben dann schon recht einhellig gemeint, wenn man die Handys immer abschaltet, dann ist das gut. Dann haben wir das auf dem Flipchart geschrieben und aufgehängt. Hm. Also ich meine, gerade bei dieser Diskussion werden dann schon auch sozusagen, wir sind auch nicht frei von all den Lastern quasi, die im Bildungssystem auch vorherrschen. Also die Schüler und Schülerinnen haben schon auch sehr oft sehr autoritäre Vorstellungen von Unterricht, wie das ablaufen soll. Also sie wünschen sich auch oft, dass da vorne quasi die Autoritätsfigur steht, die dann die Wahrheit verkündet. Mhm. Das ist aber eben auch Teil des gemeinsamen Bildungsprozesses und Lernprozesses, dass eben diese Autoritäten hinterfragt werden. Mhm. Und sie auch mitreden können und wissen, sie können. Genau, und sollen und müssen, und dass sie ihr Interesse wahrnehmen müssen und dass sie sich eben nicht unterordnen, egal wer jetzt sozusagen vorgibt, eine Autorität zu sein. Ja. Das war uns ganz wichtig, nämlich in der Ermächtigungsarbeit unserer Schüler und Schülerinnen, ihnen auch sozusagen zu vermitteln, ihr seid nicht schwach, so wie die Behörden es wollen, dass ihr euch fühlt. Oder ihr seid nicht ausgeliefert. Ihr seid da und ihr habt Recht, hier zu sein. Also und ihr könnt was fordern und ihr könnt wachsen. Ihr könnt mit erhobenem Haupt durch die Straßen gehen. Das ist sozusagen das Wesentlichste, um was es geht, auch sozusagen bei Prosa, aber ich denke auch in der normalen Schule muss es das sein. Genau, und es gibt quasi Leute, die sind auf eurer Seite, also sozusagen, es gibt nicht nur Österreicher und Österreicherinnen, die euch schikanieren und euch Namen geben, es gibt eben auch Österreicher und Österreicherinnen, die stehen mit euch eben dann auch in der Früh beim AMS und gehen zu der Betreuerin, die vorher Witze über die Aussprache gemacht hat, oder gehen zur Niederlassungsbewilligung, fragen, wieso das jetzt 8 Jahre auf sich warten lässt, oder versuchen, einen Arzt zu organisieren, wenn es eine Krankheit gibt, aber keine Krankenversicherung da ist. Also sozusagen tatsächliche Solidarität, die sich dann eben auch materialisiert in Arbeit, die man jemandem zukommen lässt. Und die Personen merken dann ganz, ganz schnell, es gibt Menschen in Österreich, die sind auf unserer Seite, also sollten wir auch auf der Seite von Österreichern und Österreicherinnen sein. Weil sozusagen, es wird halt auch die ganze Zeit darüber gesprochen, ja, die Leute sind nicht integrationswillig und wollen nicht und keine Ahnung, aber wir gehen die ganze Zeit mit Menschen um, als wenn die keine Gefühle hätten, als wenn die nicht beleidigt sein könnten, als ob sie keine schlechten Erfahrungen mit Menschen machen können, dann Vorbehalte haben. So, wie es das Vorurteil gibt, dass man Dicke schlagen kann und sie spüren eh nicht so viel. Genau, zum Beispiel, ja. Also man muss sich halt mal vorstellen, wie es einem geht, der Muslim ist oder die Muslimin ist, die geht vorbei an tausenden Plakaten in der Stadt, da steht Daham statt Islam. Also das hat eine tiefgehende Wirkung auf den Menschen. Und das äußert sich in psychischen Krisen, in vielerlei Gestalt, und das äußert sich eben auch in Bildungsprozessen, in so, dass eben nicht, dass die Potenziale erschöpft werden können, weil man ständig in einer defensiven Haltung verharrt und schaut, was für eine Gefahr kommt noch auf einen zu. Genau, und da habe ich auch sozusagen gar kein Verständnis für alle anderen, nämlich alle anderen, die diese Plakate eben nicht aufhängen. Also sozusagen, wenn wir in einer gemeinsamen Gesellschaft leben und voneinander irgendwelche Dinge erwarten, nämlich zum Beispiel, dass alle Menschen hier Steuern zahlen, dann geht es mir halt auch schon darum, dass mit diesen Steuergeldern keine Verhetzungen passieren. Und wenn das sozusagen unsere Steuerlast ist, die uns da jeden Tag beleidigt, dann finde ich es auch okay, wenn vor allem Österreicher und Österreicherinnen dahin gehen und dem ein Ende setzen. Also ich sehe das jetzt nicht als meine Aufgabe, der ich als von Rassismus betroffen bin, da die ganze Zeit darauf hinzuweisen, da werde ich diskriminiert und da werden meine Eltern oder meine Schwester diskriminiert. Da geht es schon um die anderen, die nämlich nicht strukturell davon diskriminiert werden, irgendwie aufzustehen und zu sagen, Leute, wollen wir das überhaupt? Ist das in unserem Sinn? Aber wenn wir mal zu einer Situation gekommen sind, wo zum Beispiel jemand in der Lage ist, seine Kritik an Rassismus, an Öffentlichem zu artikulieren, dann ist das ja schon die halbe Miete. Aber davon ist man ja weit entfernt. Ja. Wir reden ja nicht einmal über Rassismus. Nein, weil sie nicht bewusst ist, nicht da ist. Ausländerfeindlichkeit gesprochen. Ich frage mich noch immer, was das ist. Also wenn da jemand Passkontrollen macht, bevor er oder sie da jemanden diskriminiert, dann fände ich den Begriff okay. Aber Ausländer- und Ausländerinnenfeindlichkeit, da geht es um einen juristischen Begriff, der jemanden als Inländer und jemand anderen als Ausländer oder Ausländerin definiert. Und das hat nichts mit der Realität zu tun, die wir jeden Tag haben. Wir reden über Rassismus. Fremdenfeindlichkeit trifft nicht Schweden und Schwedinnen. Fremdenfeindlichkeit trifft auch keine Deutschen, das ist so ein neckisches nach oben spucken, wenn man Pief gesagt. Fremdenfeindlichkeit, wenn wir von Fremdenfeindlichkeit sprechen, sprechen wir von Rassismus und es geht darum, diese Begriffe irgendwie, diese Verschleierung da endlich aufzuheben und eine vernünftige Diskussion zu führen darüber, wieso werden Menschen diskriminiert, welche volkswirtschaftlichen Folgen hat das, welche persönlichen Folgen hat das und ist das in meinem persönlichen Interesse, dass das mit meinem Nachbarn oder mit meiner Nachbarin passiert? Und was ist das dann, Rassismus? Was passiert dann? Also ja, Rassismus ist relativ einfach. Also sozusagen alle Dinge, die Menschen eine Andersbehandlung teilwerden lassen und dadurch sozusagen Diskriminare, eine Andersbehandlung, die Übersetzung des Wortes, eine Unterscheidung, diese Dinge muss man in den Fokus der Kritik führen. Und da geht es auch gar nicht darum zu sagen, der oder die ist jetzt ganz ein böser Mensch, weil er das oder jenes gesagt hat, sondern es geht darum zu sagen, es gibt Menschen, die sind wegen ihrem Phänotypus, wegen ihrem Aussehen von einer Andersbehandlung betroffen. Von einer Gleichbehandlung, oder? Von einer Andersbehandlung betroffen. Es gibt Menschen, die sind wegen ihrem Namen Betroffen, ja. Von einer Andersbehandlung betroffen und das hat Schäden für die gesamte Gesellschaft. Und zwar kann man eben auch dann errechnen, also in Opportunitätskosten, in auch die Krankenkasse bezahlt das. Also wir wissen, Rassismus hat psychische, gesundheitliche Langzeitfolgen. Mhm. Wir wissen, dass Rassismus Menschen krank macht. Rassismus ist nicht, wenn ich eine Beklemmung kriege im 18er, wenn drei Tschetschenen zusteigen, in einer Sprache sprechen, die ich nicht kann, aber ich keine Beklemmung kriege, wenn das drei Leute sind aus dem vierten Bezirk, die blond sind und so angezogen, dass ich glaube, das ist einer von uns. Rassismus ist, das Rassismus oder nicht? Rassismus ist vor allem etwas, was Menschen von Ressourcen ausschließt. So. Das kann sozusagen durch Alltägliches passieren. Mhm. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht um Ressourcen. Es geht darum, wie kann ich messbar machen, welche Ressource wem zuteil wird und wem sie nicht zuteil wird. Und entweder sagen wir dann am Ende, Kinder, die nicht österreichische Eltern haben, sind dümmer als die anderen. Oder wir versuchen, unsere Systeme so zu organisieren, dass alle Menschen an allem teilhaben können. Oder mit allen Methoden, die es so gibt. Ja. Genau, oder positive Diskriminierung in Kanada, wenn das sinnvoll ist oder nicht. Aber darüber kann man dann ja reden. Ich denke, es ist eine Entscheidungsfrage. Am Anfang muss man feststellen, schlau oder sind manche Kinder schlauer? Hm. Und wenn man diese Feststellung mal gemacht hat, dann kann man weiterdenken. Hm. Und wir befinden uns in einem argumentativen Wirrwarr dadurch, dass wir manche Dinge vorgeben und andere Dinge eben tun. Und es geht darum, sozusagen kritisch zu sein damit. Wir können nicht durch den Schlamm robben und dann sauber rauskommen. Also wir haben selbst Vorurteile, wir sind in einer rassistischen, sexistischen Struktur aufgewachsen, in einer Gesellschaft, die Menschen anders behandelt. Wieso sollten wir davon ausgehen, dass wir frei davon sind? Es geht darum, darüber zu reden und da Methoden zu finden, nämlich tatsächlich materialisierte Methoden, um das anders zu organisieren. Mhm. Darum geht es uns. Also ich kann ja noch vielleicht eine Anekdote aus der Lehrerinnenbildung auf der Universität erzählen. In der Fachdidaktik, in Geschichte und politischer Bildung, ironischerweise, ging es darum, dass wir einen Gruppenunterricht organisieren sollten in einer Schule, in einer Klasse, in der 90% der Schülerinnen einen Migrationshintergrund haben, also deren Eltern nach Österreich eingewandert sind oder sie selbst. Und das war dann plötzlich sonnenklar für alle, dass man von einem Problem ausgehen muss. Also plötzlich haben dann alle gesagt, ja, schwierig, das ist ein Problem, die sind ein Problem, wir sind anders, aber die, diese Migrationshintergrund Jugendlichen, die, das wird schwierig und da muss man immer aufpassen und dann musste man aufpassen von Antisemitismus, die sind ja alle antisemitisch. Und sexistisch sind sie auch, ja, man weiß, nämlich die dunklen jugendlichen Männer, die sind alle Sexisten. Und das war in einem Umfeld, also ich meine, das ist ein akademisches Umfeld, Lehrerinnenbildung, noch dazu politische Bildung. Und das war völlig unhinterfragt. Niemand hat irgendwie irgendetwas gesagt, was man denn da gerade produziert. Also es war unglaublich. Vielleicht das erste Mal. In diesem. Und was für ein Skandal, nämlich, dass gerade dort, wo die Leute, die dann auf die Jugendlichen losgelassen werden im weiteren Verlauf, im Bildungssystem, dort quasi akademisch legitimiert eben genau diesen Rassismus eingeimpft bekommen. Ja. Sina, es wäre zu schade, wenn wir jetzt zumachen, den Kreis, ohne dass du noch ein bisschen was über deinen Bildungshintergrund gesagt hast. Bist du in ein Standardgymnasium gegangen, nach einer Standardvolksschule? Ja, ich bin überall in die Schule gegangen, wo sie mich aufgenommen haben. Also ich war zuerst in der Volksschule und da war es so, dass alle Migrantinnen und Kinder in die Hauptschule gekommen sind. Da waren wir dann gemeinsam vereint ein Jahr und dann sind die Hauptschullehrerinnen teilweise draufgekommen, okay, wir können jetzt die nächsten 4 Jahre 1 und 2 vergeben oder wir versuchen die Jugendlichen, die aus dieser einen Volksschulklasse kommen, in Gymnasien zu vermitteln. Dann war ich 1, 2 Jahre im Gymnasium. Da war es dementsprechend schwer, also sozusagen größte Herausforderung war Noten lesen, weil das hat man in der ersten Klasse Hauptschule nicht gelernt. Dann hatte ich einen 5er zum Beispiel in Mathe auch. Aber auch in Musik, es war ein bisschen demotivierend. Bin dann wieder auf die Hauptschule gegangen, habe diese abgeschlossen, bin in eine Handelsschule, auf die Abendschule, in die Hack und habe mich dann relativ spät entschlossen, einfach eine Studienberechtigungsprüfung zu machen und studieren zu gehen. Das habe ich dann eben auch gemacht. Und was studierst du? Ich studiere Philosophie, jetzt gerade nicht besonders aktiv, weil ich eben vor allem für Prosa arbeite und habe halt auch während meiner gesamten Studienzeit meine Studiengebühren zahlen müssen, was eine große Erschwernis ist oder ganz konkret für mich eine große Erschwernis war und habe halt in verschiedenen Zusammenhängen als Bildungsberater beziehungsweise eben als Berufsberater gearbeitet und auch daraus kommt sozusagen meine Affinität zum Bildungssystem und ich glaube sozusagen, ich durfte auch erkennen, dass es da einige Dinge gibt, die nicht so gut funktionieren und die sozusagen, wo die Wurzel eine sehr politische ist. Hm. Und Philosophie, Fachstudium an der Uni. Und war das eine gute Heimat für deine Gedanken? Für meine Gedanken, ob das eine gute Heimat war, ich weiß es nicht. Ich denke sozusagen, es ist prinzipiell sinnvoll, wenn man sich halt mit etwas beschäftigt, was einen interessiert. Oder ist es, Entschuldigung. Ja. Und da waren schon sehr viele Sachen, vor allem auch sozusagen, wie man die Realität wahrnehmen kann, dass es da halt ganz viele verschiedene Realitäten gibt und die für ganz viele verschiedene Menschen in ganz, ganz vielen verschiedenen Kontexten stecken. Das war schon eine spannende Erkenntnis, die ich da eben auch daraus erst hatte, nämlich dass Wahrheit irgendwie sehr, sehr relativ ist auch immer. Und gibt es eine Uni, die auch, die dich ständig hinzieht? Meinst du eine Denkschule? Ja, oder ja. So? Also ich würde mich eher in sozusagen, wenn man den Unterschied, den prinzipiellen Unterschied sozusagen in der Philosophie zwischen Idealismus und Materialismus irgendwie ganz fundamental klar macht, dann würde ich mich eher so auf der materialistischen Seite sehen, also sozusagen den Menschen und sein Leben in den Mittelpunkt stellen, um daraus seine Erfahrungswelt sozusagen zu erklären. Dann würde ich das so irgendwie beantworten. So konkret kann man das, glaube ich, immer ganz, ganz schwer machen, wenn man da irgendwie halbwegs irgendwie genau bleiben möchte, weil das ist nicht so leicht. Ich frage da so genau wegen der Uni eben, du hast auch erzählt, Assa, weil einfach, ich habe so den Eindruck, von der Uni kommen jetzt immer wieder solche Leute, die echt was drauf haben. Also ich weiß nicht, ob ich viele nicht kenne, die da nichts drauf haben, aber irgendwie, oder ich werde einfach älter. Also da gibt es irgendeinen Generationenwechsel, wo ich dann echt denke, wenn es solche Leute gibt und möglicherweise hat es mit der Uni was zu tun oder auch nicht. Ja? Also ich kann bei mir ausschließen, dass es was mit der Universität zu tun hat. Also ich bin da eher so, aus weil mir das Freude bereitet, quasi mich auseinanderzusetzen mit Dingen, die ich wissen möchte. Ich habe da jetzt nicht so viel Struktur hineingebracht wie die Astra, würde ich sagen. Und vor allem bin ich da, setze meine Prioritäten auch sehr anders. Ich glaube, es gibt halt vor allem bei politisch denkenden Menschen einfach ganz, ganz viele Leute, die merken, dass sie einfach damit nicht mehr zurechtkommen, dass die ganzen Sachen in ihrem Namen passieren und zu ihrem Schaden. Und dazu braucht man also nur einen Kopf, keine ein Universität. Herz. Also es ist wirklich das politische Engagement und das gemeinsame Denken und Arbeiten und Handeln mit anderen Menschen. Also das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt. Als Schwarz-Blau das erste Mal an die Regierung gekommen ist, war das auch für mich sozusagen der Anlass, mich politisch zu engagieren in einer Jugendorganisation. Und da, das hilft einem wirklich und das bringt einen so viel weiter, nämlich die Zusammenhänge in der Gesellschaft zu verstehen, wie gehandelt wird, wie die Gesellschaft funktioniert, wie der Staat funktioniert, was Systeme sind, wie eben Bildungssysteme und wozu sie führen. Ja. Weil sozusagen, ich habe das Gefühl, dass man in Österreich also sozusagen in der Schule irgendwie mitbekommt, wie die Dinge so sind, aber jetzt nicht unbedingt die Handlungsanleitung, wieso sie jetzt so geworden sind. Und das ist dann immer so gegeben und dabei müssten sich noch ein paar Leute zusammentun und dann anfangen, es anders zu machen. Mhm. Und das ist halt irgendwie eine Erkenntnis, die sozusagen das öffentliche Interesse von den Herrschenden vielleicht auch irgendwie nicht so da ist, eine Handlungsanleitung zum Andersmachen zu geben, weil so wie es ist, manche Leute sehr gut davon leben können und sehr gut profitieren. Und wenn Ressourcen nicht gerecht aufgeteilt sind, dann werden sie irgendwo angehäuft. Und Handlungsanleitung braucht man dann auch eine Handlungskompetenz, die ich vermittle und wenn man mit Kindern arbeitet in einer Weise, dass sie einfach ihre Selbstwirksamkeit nie spüren, dann wird es nicht zu einer Handlungskompetenz kommen und dann wird es eben das bleiben, was es ist. Eine Erziehung zur Unmündigkeit, wie ist es dann halt? Zum Konsumieren, ja, und auch zum nicht hinterfragen, weil ich glaube, der Lehrer oder die Lehrerin sollte Objekt des Hinterfragens eben auch sein, also jemand sein, wo man eben auch die Frage stellt, woher weißt du das, wieso sagst du das? Warum stehst du dort? Ja, aber darf es dabei bleiben, müsste er nicht eigentlich als Repräsentant einer Staatsmacht mehr als hinterfragt werden, sondern auch immer wieder versucht gestürzt zu werden? Ja. Aber dann lernt er ja nicht mehr mit einem. Dann ist er auf der anderen Seite, wenn man ihn versucht zu stürzen. Ich glaube, wir lernen voneinander, ohne es zu wollen. Also sozusagen, das ist etwas, was sowieso passiert. Menschen können ausschließlich voneinander lernen. In welcher Form die Auseinandersetzung dann stattfindet, ist ja sozusagen dann die andere Frage. Aber allein die Auseinandersetzung ist ja dann schon ein Lernprozess. Also sich zu trauen, zu widersprechen, ist ein Lernprozess. Den Widerspruch auszusprechen, zu formulieren und dann eben Widerspruch auf den Widerspruch zu bekommen und dann darauf reagieren zu müssen. Das sind ja sozusagen lauter Sachen, die gut sind und die mit Kritik einhergehen. Okay. Gut. Ich wär's. Also von dem, also meine. Aber ich finde sozusagen wenn das jetzt sehr stehen bleibt, dass Ermächtigung und Mündigkeit passiert durch das Tun, durch das gemeinsame Tun und Initiative ergreifen, ist es ein angemessenes Schlusswort. Und ich denke, dass Prosa ein hervorragender Raum ist, um dieses zu tun. Ich meine, dieses Tun haben ja auch die Reformpädagogen immer wieder in den Mittelpunkt. Frenet mit Druckerpresse organisieren und tun. Das ist schon… Damit das Schlusswort nicht verwässern, so ist es. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Und die Generationen vorher waren auch Teil dieses Riesen, die das auch gemacht haben. Weil wir sind ja in Österreich hier nicht unbedingt so aus Zufall so und in unserer Region. Und da kann man weit zurückgehen und es wird immer spannender. Durchaus. Danke, Assa. Gerne. Danke, Sina. Sehr gerne. Ja, ich sage auch danke und drehe dann die Kiste ab.